7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Peter. Hallo Ricky. Hallo Peter, bist du gut ins Jahr gerutscht? Ja, alles soweit bestens. Und dann haben wir jetzt vorgestern, von Samstag auf Sonntag, haben wir noch eine Geburtstagsfeier gehabt. Also ich bin quasi aus dem Feiern nicht mehr rausgekommen, aber mir geht's jetzt bestens. UFC 195 geguckt, also alles top. Besser kann das Jahr nicht starten, meinst du? Genau. Da muss man natürlich darauf hinweisen, dass der Peter wirklich sich auch den Ruf als absoluter Feier-August schon lange, lange verdient hat. Nicht nur bei UFC Berlin hat er für Furore gesorgt bei der After-Fight-Party. War ja quasi meine Fete, ne? Ich glaube, du hast Gegard Mousasi ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und was das bedeutet, also das weiß man ja, wenn man Gegard Mousasis stoische Art kennt. Genau. Das stimmt. Geiler Typ. Ja? Ich sag, der ist ein geiler Typ, dieser Mousasi. Ja, schade, dass er zuletzt so dick aufs Gesicht bekommen hat, aber gut. Das stimmt, aber das Schöne an Gegard Mousasi ist, dass er, egal ob er gewinnt oder verliert, niemals eine Miene verzieht. Also das ist, man kann praktisch am Gesichtsausdruck nicht erkennen, ob Gegard Mousasi glücklich oder eher betrübt ist. Das ist wirklich, also sein Gesicht ist letzten Endes ein Buch mit 7 Siegel. Also das ist wirklich heraushebenswert, wenn man Gegard Mousasi mal trifft. Achtet mal drauf. Ich würde mal gerne wissen, wenn man Gegard Mousasi zum Beispiel mal am Fuß kitzelt, ja, oder unten an der Fußsohle, ob er da genauso guckt, das würde mich interessieren. Ja, wahrscheinlich. Sehr ruhiger Typ, das stimmt. UFC 195 ist natürlich das Thema, das wir heute ansprechen wollen. Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass wir versuchen, eine Review aufzunehmen. Das ist uns jetzt gelungen. Wir können schon vorweg schicken, dass es für Cruz Dillashaw, für die Fight Night in 2 Wochen, wahrscheinlich, Peter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Preview geben wird. Genau, denke ich auch. Also wir schauen mal, was. Ich bin am 15. bin ich theoretisch wieder da. Und dann müssen wir gucken, ob wir dann noch was zusammengeschustert bekommen oder nicht. Aber versprechen will ich einfach nichts. Genau, das werden wir nicht tun. Dennoch ist uns, währenddem wir UFC 195 geguckt haben, beide etwas aufgefallen, dass doch, also ich würde mal fast schon sagen, die Vorfreude ins Unermessliche steigen ließ. Und zwar so eine kleine Sneak Peek auf die Sendung Counterpunch, die man nächste Woche bei Fox Sports One sich anschauen kann. Da sitzen Dominic Cruz und Dillashaw sich gegenüber, werden nur noch getrennt von John Annick und die geben sich's verbal da schon mal richtig. Und Peter, du hast es gerade kurz bevor wir aufgenommen haben zu mir gesagt, diese kurzen Einblicke, die da gezeigt wurden bei UFC 195, haben dich richtig heiß gemacht auf diesen Kampf. Ja, absolut. Also ich fand schon sehr geil. Meiner Meinung nach geht halt der erste Schlagabtausch schon an Dominic Cruz. Ja. Das war schon sehr schön, wie der dem Dillashaw da über den Mund gefahren ist und wie der eigentlich Dillashaw nichts zu antworten wusste. Also ich habe mir mal, ich dachte nur so, wie cool das ist, dass er so fit im Kopf ist und so fit mit dem Mund. Also es ist echt herrlich, dem zuzugucken. Ja, ich hoffe nur, dass der Kampf dann auch genau das widerspiegelt am Schluss. Ja, ich hoffe es auch. Also das outsmartet, oder anders gesagt, Dominic Cruz outsmartet TJ Dillashaw hier wirklich beeindruckend. Da sieht der gute TJ Dillashaw nicht ganz so gut aus. Und er hat auch was gesagt, Dominic Cruz, dass ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, nämlich, dass TJ Dillashaw ganz schön fake ist. Er macht so nach außen auf guten Kumpel und netten Typen und so. Und das kaufe ich TJ Dillashaw nicht ab. Also ich bin ja noch nie so ein riesen TJ Dillashaw-Fan gewesen. Natürlich jetzt, was er im Octagon zeigt, mal beiseite genommen, weil das ist natürlich hervorragend. Also gar keine Frage. Also seine Art zu kämpfen ist grandios. Aber so menschlich gesehen habe ich Zweifel. Und das liegt nicht daran, dass er irgendwie Team Alpha Male verlassen hat und so. Darüber kann man dann, denke ich, später auch nochmal sprechen, ob das nicht vielleicht sogar Sinn macht, ab einem bestimmten Punkt das Camp zu wechseln. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber so prinzipiell hat das hier nochmal für mich ja, so ein bisschen das Salz in der Suppe ausgemacht, dass Dominic Cruz, TJ Dillashaw hier so ein bisschen piesackt. Und ich glaube, das macht Cruz auch ganz bewusst. Er möchte TJ Dillashaw so ein bisschen aus seiner Comfortzone rausholen und ja, ihn da so ein bisschen piesacken und ja. Sind es nicht eh quasi offene Wunden, nachdem Conor McGregor das eh schon hier bei The Ultimate Fighter so regelmäßig angesprochen hat? Snake in the Grass und so weiter. Von daher, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er das also aus purer Absicht heraus macht und da diese offenen Wunden quasi sie gesucht und da schön mit dem Finger drin rumbohrt. Ja, man muss ja mal berücksichtigen, dass das wirklich auch immer wieder Erfolg hat, so eine Art, also die Leute zu provozieren. Ich glaube, wer hat das neulich mal gesagt? Donald Cerrone, genau, hat davon berichtet, dass er, als er gegen Nate Diaz gekämpft hat, sich wirklich merklich davon beeindrucken lassen hat, wie Nate Diaz mit ihm umgegangen ist. Also sei es jetzt verbal oder sei es diese Stinkefinger, die er da während dem Kampf gezeigt hat und so. Und er hat gesagt, hey, also man nimmt sich eigentlich vor, ich gehe nicht auf diese Spielchen mit ein, aber es gelingt selbst solchen Profis und eigentlich wirklich fast schon Veteranen wie Donald Cerrone nicht, sich davon frei zu machen. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so ungeschickt von Dominic Cruz, TJ Dillashaw ja einfach mal, ja, wie gesagt, so ein bisschen ins Boxhorn zu jagen. Also TJ Dillashaw hatte ja zuletzt gerade bei den Kämpfen gegen Hannon Brown den Vorteil, dass er immer verbal gesehen Oberwasser hatte, weil klar, Hannon Brown hat das Problem, dass er nicht so gut Englisch sprechen kann und bei Interviews, glaube ich, gar kein Englisch spricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese umgedrehte Rolle jetzt, dass Dominic Cruz plötzlich die Oberhand hat, allein das könnte schon für TJ Dillashaw für Probleme sorgen. Ich bin auf jeden Fall heiß auf den Kampf. Ja, absolut. Das können wir festhalten. Es soll jetzt ja aber in erster Linie um UFC 195 gehen, ein Event, das wir im Vorfeld so ein bisschen als, ja, nebensächliches Event abgetan haben. Nicht, weil die Card irgendwie so schlecht ist, sondern weil es nach diesen großen Events in Australien und natürlich UFC 194 sich so ein bisschen anfühlt wie eine B-Card oder wie ein B-Pay-Per-View. Letzten Endes muss man sagen, insgesamt gesehen war es doch ein sehr guter Pay-Per-View, natürlich mit dem i-Tüpfelchen des Main-Events. Und Peter, da frage ich gleich mal dich, was ist dir wichtig, dass eine Card insgesamt sehr rund ist, sehr gut ist, viel Spaß macht, oder zählt für dich am Ende immer nur der Main-Event und vielleicht noch der Co-Main-Event, um eine Card zu bewerten, sage ich jetzt mal? Also, um ehrlich zu sein, mir ist ja noch nicht mal der Main-Event oder Co-Main-Event wichtig. Ich finde aber schon, ein Event muss irgendwie einen herausragenden Kampf haben. Ansonsten, also wenn es so vor sich hin plätschert, dann ist das, ja, dann würde ich es eher als B-Pay-Per-View bezeichnen. Weißt du, wie ich meine? Dass du musst irgendwie was haben, wo du am Schluss dann drüber reden kannst. Und das reicht, wenn das ein oder zwei Kämpfe sind. Der Rest ist in Ordnung, wenn das keine Stinker sind, sondern wenn es okay war. Aber wenn du so zwei, drei Kämpfe oder ein, zwei Kämpfe hast, die richtig gut sind, über die du dann quatschen kannst oder über die du reden möchtest, sagen wir mal so, dann wird ein Event richtig gut, finde ich. Ja, und UFC 195 hat definitiv ein paar Kämpfe zu bieten gehabt, über die wir heute reden können. Beginnen möchte ich dennoch erstmal mit einem kleinen Resümee zu Run Fighting. Beim letzten Mal war ich ja eher so, ja, semi-begeistert, muss ich sagen. Diesmal habe ich, genauso wie du und wie ich mittlerweile erfahren habe, alle anderen Freiloskunden von UFC 194, also es wurden ja enorm viele Gutscheincodes verlost, nenne ich das jetzt einfach mal, für UFC 194, und wir haben uns ja in der Preview gefragt, ob die dann auch UFC 195 umsonst bekommen. Da hat mir der Biermönch einen Tweet geschickt und gesagt, ja, auch wir bekommen UFC 195 for free. Herzlichen Glückwunsch. Also, Run Fighting, diesmal aus meiner Sicht lief alles problemlos. Ich habe das Event nicht live geguckt, weil das werde ich jetzt auch die nächsten Monate erstmal nicht tun. Diese 194-Geschichte, die hat mich so angekotzt, wenn du da mitten in der Nacht aufstehst und dann läuft der Stream nicht richtig. Also, ich sag mal so, da braucht's jetzt erstmal wieder ein paar Erfolgsmeldungen bezüglich Run Fighting, dass ich mir wieder den Wecker stelle. Ich habe mir das Event, wie gesagt, dann morgens angeschaut. Das lief alles problemlos. Ich hatte mal so nach 60 Minuten kurz Performance-Einbrüche, kann aber auch an meiner Internet kann aber auch an meiner Internetleitung gelegen haben, schwierig zu sagen. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass der Stream relativ leise war. Das kann ich noch negativ anmerken, dass ich das Gefühl hatte, es war nicht unbedingt eine HD-Qualität. Also es sah schon gut aus, aber nicht so geil wie zum Beispiel die Prelims, die ich kurz davor geguckt habe auf dem Fight Pass. Also so qualitativ wirkt es ein bisschen schwächer. Vielleicht liegt es daran, dass ich es gestreamt habe vom iPad aufs Apple TV. Und der wirklich negative Punkt, den ich jetzt hier anbringen muss, ist natürlich, dass das Event erst nach dem Tony Sims Einzug begann. Also das fand ich ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die englische Tonspur geschaut. Ich glaube, bei der deutschen Tonspur gab es das Problem nicht. Du hast das auf Deutsch geguckt, Peter. Was kannst du sagen? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe es gestern Abend geguckt und ich habe mir auch gedacht, das fängt aber hier sehr knackig an, dafür, dass es hier der Main Event ist. Daran kann ich mich noch erinnern, auf jeden Fall. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst hätte. Von daher will ich das gar nicht negativ anführen. Nee, klar. Es ist halt so, normalerweise siehst du ja am Anfang immer noch hier so ein paar kurze Interviews. Ja, dann gibt es dieses berühmte Fight the Pain, das Lied, das wir schon seit gefühlten 30 Jahren hören, obwohl es die UFC noch gar nicht so lange gibt. Ja. Und dann begrüßen dich halt Joe Rogan und Mike Goldberg. Bei mir ging es halt damit los, dass plötzlich Tony Sims im Oktagon steht. Ist jetzt nicht weiter tragisch und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht großartig beschweren, aber es soll ja darum gehen, was Run Fighting hier für einen Job abgegeben hat oder abgeliefert hat. Und das war jetzt ganz okay. Wie fandst du es qualitativ, weil ich das ja gerade angesprochen habe, mit dass es irgendwie, also das war schon ein gutes Bild, gar keine Frage, aber das sah halt nicht so aus wie das HD, das ich vorher bei den Prelims sehen konnte. Ist dir da auch was aufgefallen? Also ich, dadurch, dass ich das nicht in meinem üblichen Setup geguckt habe, sondern halt gestern noch bei Freunden, kann ich da eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Weißt du, das haben wir auf einem Rechner geguckt, der etwas älter war. Der war zwar dann mit dem HDMI-Kabel an den Fernseher angebunden, aber ja, gebe ich dir recht, das war bestimmt nicht so knackig und brillant wie vorher, aber gestern Abend gedacht, dass es eher am Equipment liegt, als tatsächlich an Run Fighting. Ja gut, also es war jetzt nicht gravierend, aber wir wollen es mit anführen. Ansonsten würde ich sagen, UFC 196, guck mal wieder auf Run Fighting. Das hat mich jetzt dann ein bisschen milde gestimmt hier, wie diesmal das Event lief. Und das Highlight muss natürlich gleich zu Beginn kommen. Das Highlight. Ich möchte, bevor wir da in Review einsteigen, ich werde es aber demnächst, denke ich, auch eher auf Englisch gucken. Also das ist ja noch ein gutes Thema. Ja, erzähl mal, wie war es auf Deutsch? Ich tue mir ja immer schwer damit, da Leute für ihren Job zu kritisieren oder so, aber ich muss ja, also ohne jetzt wirklich da gehässig sein zu wollen, aber ich fand dieser, wie heißt der, Dreves? Ja. Der hat die ersten zwei Kämpfe hat er alleine moderiert. Und alleine wirkte der ganz schön verloren. Also wie gesagt, das ist jetzt bestimmt nicht gemeint, um den irgendwie durch den Kakao zu ziehen. Aber der wirkte nicht so wie, das hier ist meine Sportart, ich kenne mich hier komplett aus. Und ich kann euch hier einen Mehrwert verschaffen. Und das hat sich erst dann gebessert, ich glaube zum dritten Kampf ist der, wie heißt der, Oliver Kopp, mit dabei gekommen. Ja. Und dann wurde es merklich besser. Dann konnte man sich das anhören, dann haben die beiden auch mehr ein Gespräch geführt und dann kam halt auch immer so Infos, also dann hat der eine halt dem anderen was erzählt, so wirkt es dann. Und dadurch wurde es wesentlich besser. Da wirkte auch der Dreves dann wesentlich selbstsicherer und dann hat es auf einmal erst Spaß gemacht. Aber so die ersten zwei, da habe ich schon gedacht, ach, das ist aber schon Mist, dass du hier überhaupt gar keinen Mehrwert hast. Und das bin ich halt selbst von so einem Mike Goldberg halt wesentlich besser gewohnt. Da kriegst du halt über alles, was die vorher berichten, kriegst du halt Informationen und zusätzliche Sachen. Du musst dich noch nicht mal vorher großartig informiert haben. Du kriegst das quasi häppchenweise vorher vor den Kämpfen dargelegt. Und das hat mir jetzt voll gefehlt. Und ich denke, das ist für mich der Punkt. Ich werde bestimmt irgendwann da nochmal wieder reinhören. Aber Mike Goldberg und Joe Rogan sind da so ein eingespieltes Team und beide ja relativ versiert, auch wenn wir da regelmäßig gerne über den Goldberg schimpfen. Aber ich finde das doch spannender und mein Englisch sollte jetzt gut genug sein, um da alles mitzubekommen. Ja, von daher werde ich wohl demnächst eher dann wieder auf Englisch gucken. Man muss aber natürlich sagen, Oliver Kopp ist wahrscheinlich der wichtigste Part bei diesem deutschen Kommentatorenteam. Er ist einfach die deutsche Stimme der UFC und sehr bewandert, gar keine Frage. Kennt sich absolut aus in dieser Sportart. Und ich habe ja damals schon gesagt, als es bekannt gegeben wurde, dass Oliver Kopp und Dreves dann auf Maxdome kommentieren, dass wir da mit Sicherheit nicht die schlechtesten Kommentatoren bekommen haben. Also ja, wenn man das jetzt vergleicht mit der WWE, das ziehe ich ja oft gern dann heran, weil am Maxdome auch die WWE ausstrahlt, dann glaube ich, dass wir da schon die besseren Kommentatoren haben, generell. Ja. Aber es ist halt schwierig, wenn du dir eine Sportart plötzlich auf Deutsch anguckst, die du nur über diesen englischen Kommentar kennengelernt hast und auch lieben gelernt hast und alles, was du da siehst, das, also wenn ich einen Kampf mir angucke, denke ich den teilweise schon englisch. Also verstehst du, was ich meine? Also wenn ich jetzt mir dann selber Sachen dann erkläre oder Sachen versuche zu verstehen, habe ich die Stimme von Joe Rogan, John Anik oder wen auch immer im Ohr. Also nicht, ich habe das nicht auf Deutsch irgendwie im Ohr oder im Kopf, sondern das ist für mich eine englischsprachige Sportart und deswegen habe ich da mit Sicherheit auch irgendwie so ja, Berührungsprobleme, möchte ich es mal nennen, mit der deutschen Tonspur. Also, ja, verstehe ich absolut. Ja, es weißt du, dann, ist, ja, steht für mich gar nicht zur Debatte, die deutsche Tonspur zu abonnieren oder zu wählen. Das ist, ja. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich es ausprobiert habe oder dass ich den beiden nochmal eine Chance gegeben habe. Aber ich finde es dann auch so komisch, weißt du, genau das, was du gerade meintest. Du hast es halt irgendwie im Englischen komplett, du denkst diese Sportart auf Englisch. Und dann wird aber die Interviews werden dann gesiezt, also wenn es übersetzt wird. Und das klingt halt so komisch, ne, wenn da Joe Rogan den blutüberströmten Kämpfer mit Vornamen anspricht, aber übersetzt wird es dann mit sie. Weißt du, natürlich sind das Kleinigkeiten, aber es wirkt dann auf einmal so, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der den siezen würde. Oder es hört sich immer auf einmal ganz komisch an, ne? Das ist natürlich auch ein Problem, weil du im Englischen ja, da gibt's ja nicht dieses Siezen. Ja, da gibt's halt nur das You und das steht letzten Endes, also wenn du ja, aber er wird ja auch nicht Mr. Lawler sagen oder so. Genau, etwas, ne? Sondern er spricht mit Robbie an. Ja, oder wie es, wie heißt er, Damien Maya sagen würde, Hobby Lawler. Ja, Hobby Lawler. Würde er im Hobby Lawler und Hobby Lawler ist in front of me in the Hankings. So. Ja, so sind die Brasilianer, verrückte Typen. Ja. Dennoch, da sind wir schon beim richtigen Thema, wenn ich Robbie Lawler sage, denn das war zweifelsohne der also spektakulärste Kampf, nicht nur dieser Karte, sondern auch dieses Jahres bislang. Ja. Robbie Lawler gegen Carlos Condit, ein unfassbarer Kampf, der sich wirklich schön entwickelt hat über 5 Runden. Und wenn man jetzt nur die erste Runde zum Beispiel sieht, würde man denken, ja, ist ja ganz okay. Aber wie sich dieser Kampf entwickelt hat, ich kann es nur nochmal sagen, das war einfach ein Traum. Und der Höhepunkt waren wirklich dann die letzten 30 Sekunden der 5. Runde. Vorneweg eine wichtige Frage natürlich erstmal, denn das ist das Hauptthema, über das wir jetzt, denke ich mal, reden werden. Wer hat laut deinem Punktzettel diesen Kampf gewonnen? Ja, ich habe den Carlos Condit gegeben. Meiner Meinung nach hat er 3 Runden gewonnen. Jetzt lass mich mal gucken. Ich glaube, die erste habe ich ihm gegeben und dann Runde 3 und 4. Ich habe es genauso. Ich habe es genauso auf meinem Punktzettel, sage ich jetzt mal, Condit vorne. Hab mir aber dazu geschrieben, dass ich mir auch 48-47 für Lawler denken kann. Genauso auch 49-46 für Condit. Also für mich hat, wie gesagt, Carlos Condit diesen Kampf gewonnen. Ich denke mal, entscheidend ist Runde 3. Oder? Ja, wahrscheinlich. Runde 1 und Runde 1 ist klar für Condit, Runde 2 ist klar für Lawler. Das war so, dass Condit in der ersten Runde Robbie Lawler kurz angenockt hatte. Andersrum war es dann so, dass Lawler in der zweiten Runde Condit kurz auf die Bretter geschickt hat. In der dritten Runde hat eigentlich Robbie Lawler den Kampf ganz gut kontrolliert und es wirkte immer so, dass Condit irgendwie aktiver ist, aber Lawler seine Offensivbemühungen so gezielt auswählt, dass er damit, sag ich mal, mehr Erfolg hat, also mehr Treffer und mehr schwerere Treffer landen konnte. Das war sehr beeindruckend und gegen Ende von Runde 3 hat dann Carlos Condit wirklich durch viele gute Körpertreffer aus meiner Sicht sich diese Runde geholt. Und ich denke mal, man muss über diese Runde 3 diskutieren, wer diese Runde gewinnt. Denn man könnte auch so weit gehen und sagen, das war eine 10-10 Runde. Ist ja auch eine Wertung, die man ganz, ganz selten gibt, also eine 10-10. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du dich noch detailliert an Runde 3 erinnern kannst, wie knapp das war. Und also ich habe mir auch die entscheidende war. Was ich mir notiert habe, ist, dass das so der Augenblick war, wo ich dachte, oh, das wird ja ein richtig geiler Kampf. Ja. Also genau das, was du meintest in Runde 1 wird Robbie Lawler einmal, ich habe fast das Gefühl, mehr umgeschubst als umgeschlagen. Ja, es war nicht jetzt ein extremer Wirkungstreffer, das stimmt, ja. Genau, und in Runde 2 ist dann Carlos Condit am Rücken und in Runde 3 hat man so richtig gemerkt, so, die beiden wollen jetzt was zeigen und beide haben aufgedreht. Und für, also was ich mir notiert habe, weshalb ich das damals, gestern dem Condit gegeben habe, ist genau das, was du meintest. Er wirkte wie der aggressivere Typ, der mehr machen wollte. Klar, ich kann dir absolut recht geben, dass der Robbie Lawler präziser war. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den wir noch insgesamt ansprechen können. Die Strikes-Anzahl, die Condit da angebracht hat, ich glaube, insgesamt waren es fast 500. Das war schon sehr beeindruckend. Und meiner Meinung nach ist das auch der Punkt, weshalb ich ihm dann eher Runde 3 geben würde. Ja, also das ist eine ganz, ganz enge Runde. Und ich kann hier alle drei Möglichkeiten mir vorstellen, dass einer sagt, Lawler kriegt die Runde. Ich kann mir vorstellen, dass einer sagt, Condit kriegt die Runde. Und ich kann auch mit einer 10-10 leben. Und dann haben wir am Ende ein Unentschieden. Vielleicht, es ist natürlich ein unbefriedigendes Ergebnis, so ein Unentschieden. Aber gefühlt wäre eigentlich so ein Unentschieden fast das gerechtere Ergebnis. Also, weißt du, ich tue mich schwer damit zu sagen, ja, Condit hat den Kampf klar gewonnen, denn so fühlte sich das für mich nicht an. Ja, es war halt einfach so addiert, die Runden oder die Punkte, die man für jeweils eine Runde gegeben hat, war es bei mir so, dass Condit den Kampf gewonnen hat. Aber es wirkte halt nicht so, als ob jetzt hier Condit Lawler klar besiegt hat und genauso wenig wirkte es so, als ob Lawler Condit hier klar besiegt hat. Es fühlte sich mehr an wie zwei, die wirklich auf gleicher Ebene waren, oder? Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, da sind wir dann wieder gefangen in dem aktuellen Punktesystem, wie wir halt die Kämpfe zu bewerten haben oder wie sie insgesamt bewertet werden und dieses 10-Point-Must-System. Vielleicht bekommen wir ja 2016 da was Neues geboten. Das ist ja ein Thema, das Joe Rogan dann sehr aggressiv auf Twitter aufgegriffen hat und gesagt hat, das kann echt nicht sein, dass zum Beispiel Runde 3 eine 10-9 Runde ist für, ich sag jetzt mal Carlos Condit oder für Lawler, ist ja egal, und Runde 5 genauso gewertet wird mit 10-9. Das sei nicht angebracht und wäre irgendwie, also es müsste halt deutlicher gemacht werden, dass Lawler in Runde 5 Condit fast von einem Knockout hatte. Mhm. Ja, das müsste, also es war halt keine 10-8 Runde, denke ich mal, sind wir uns einig, die Runde 5 für Lawler. Dafür war sie, also um mal was zu Runde 5 komplett zu sagen, war es für mich so, dass bis 100 Sekunden vor Schluss Condit eigentlich die Runde 5 auch für mich im Griff hatte. Ja. Und 100 Sekunden vor Schluss trifft ihn Lawler dann schwer und dann artet das halt in einem absoluten verrückten Brawl aus. 80 Sekunden lang geht's wirklich hin und her und man hat das Gefühl, dass Lawler Condit nahe an dem Knockout hat, zumindest mal an dem Knockdown. Ja. Aber es reicht für mich nicht, dann schon eine 10-8 zu geben. Also da hätte ich jetzt den Knockdown geben müssen, glaube ich. Genau. Also rein optisch sah es echt so aus, jeder andere wäre wahrscheinlich umgefallen, nur Carlos Condit ist halt a bad motherfucker, ne? Ja, den Joe Rogan wieder rausholt. Das Ding da durch. Ja. Schwer beeindruckend, diese Runde 5, absolut. So, und jetzt geht's halt los. Wie ist das zu werten? Sollte man jetzt da einen halben Punkt nur geben können? Sollte man zum Beispiel bei Runde 3 sagen, das ist nur eine 10-9,5, weil es nicht so deutlich war wie Runde 5. Aber eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, Rogan sagt das ja oft, und ich nehme jetzt halt Joe Rogan, weil das da so der Bekannteste ist, der über dieses Thema sich oft aufregt, dass man diese Punkte nicht einfach aus dem Boxen mit rübernehmen kann. Das stimmt, da gebe ich ihm absolut recht, gerade wenn es um Jiu-Jitsu-Takedowns, gerade verhinderte Submissions geht und so, da wird so ein 10-9-Punktesystem oder 10-Point-Must-System, das passt da nicht so richtig. Aber wenn du jetzt beim Boxen zum Beispiel, du hast mit Sicherheit schon mal Boxen geguckt, oder? Ja, habe ich tatsächlich schon mal gesehen, ja. So einen Klitschko-Kampf nimmst, ja. Also jetzt ist natürlich Wladimir Klitschko nicht mehr der Champion, dennoch nimmst du so einen Klitschko-Kampf und guckst dir die ersten 2-3 Runden an, da zeigt er halt immer wieder seinen Jab und dominiert so den Kampf, ohne zwingend gefährlich zu sein, ja. Mhm. Das ist eine 10-9 Runde für Wladimir Klitschko, ja. Ohne dass der andere irgendwas macht, ist das eine 10-9 Runde. Würde ich jetzt sagen. Wenn du jetzt aber einen Gegner hast, der mit Klitschko auf Augenhöhe ist, vielleicht nicht unbedingt besser, aber weißt du, sich zur Wehr setzen kann, auch mal Schläge setzen kann und es ist halt dann einfach eng, aber Klitschko dominiert immer oder setzt immer noch seinen Jab besser und holt sich so die Runde, dann ist das ja auch eine 10-9 Runde. Also, was ich damit sagen will, ist, dieses System ist ja nicht deswegen falsch, weil es vom Boxen kommt, sondern im Boxen hast du ja ein ähnliches Problem, dass du niemanden eine 10-8 Runde gibst, nur weil er ständig einen Jab landet, ja. Du musst den ja auch erstmal zu Boden knocken, ja, um eine 10-8 Runde zu bekommen im Boxen. Da gebe ich Joe Rogan recht, dass jemand, der am Boden liegt, der, und kurz davor ist, diesen Kampf zu verlieren, da musst du eine 10-8 Runde geben. Und das haben wir ja auch schon ganz oft gesehen, dass es so Kämpfe gab, dass jemand ausgenockt wurde oder angenockt wurde, besser gesagt, und wirklich kurz oder die Hupe ihm vor Schlimmerem bewahrt hat. Und dann wird der Kampf trotzdem oder die Runde 10-9 gewertet. Ja, das ist natürlich aus meiner Sicht auch Quatsch. Aber eine ganz normale Runde, wo es keine Knockdowns gibt, wo es nur einen dominanten Kämpfer gibt, ja, das ist halt eine 10-9 Runde. Das ist halt einfach das Wertungssystem. Irgendwo musst du halt dann, denke ich mal, so eine Art Schlussstrich ziehen und sagen, ja, das ist halt jetzt unser Wertungssystem, weil sonst verzettelst du dich da ja wirklich im Klein-Klein. Dann sagt irgendeiner, ja, eine 10-9 Halbrunde, das ist ja auch, also da gibt's ja andere Runden, die sind dann 10-9,7. Weißt du, also du kannst halt immer noch weiter abstufen und sagen, der eine schlägt mehr, der andere schlägt präziser. Beim einen sieht man die Treffer im Gesicht, beim anderen eben nicht. Also, ich finde, diese 10-9 Geschichte ist jetzt hier nicht das Problem gewesen bei dieser Punktrichterwertung, aus meiner Sicht. Es war halt einfach ein enger Kampf. Kann ja, man das nicht einfach? Das absolut. Also ich denke, mit jeder anderen, mit jedem anderen Bewertungssystem wäre es auch ein enger Kampf geworden, absolut. Ja. Und trotzdem, also ich finde schon, also es gibt auf jeden Fall einen berechtigten Ansatz dafür zu sagen, dass dieses 10-Point-Must-System fürs MMA nicht funktioniert. Mein persönlicher, oder ich persönlich denke ja immer, gerade wenn du es vom Boxen spiegelst, beim Boxen geht es dann immer um 10 Runden oder mehr. Und da ist es dann auch mal egal, sag ich mal, wenn du, egal nicht, aber da ist es dann, die Auswirkungen sind nicht so dramatisch, wenn du mal eine Runde nur knapp entscheidest, also nur 10-9 hast. Ja, also wenn es hier machst, dann ist es aber dann hast du ein Drittel vom Kampf gewonnen. Die Frage ist halt, was wäre ein gerechtes Punktesystem? Also, es ist halt schwierig, dieses Jiu-Jitsu, Wrestling, Boxen, Muay Thai, alles Mögliche, wir kennen ja die Sportarten, unter einen Hut zu bringen, habe ich so das Gefühl, und in ein Punktesystem zu gießen. Also man könnte natürlich sagen, ja, ein Takedown gibt einen Punkt, sage ich jetzt mal. Also man addiert Punkte, ja. Oder man macht es so, dass man sagt, derjenige, der die Runde nicht dominiert, aber der die halt für sich entscheidet, der kriegt grundsätzlich einen Punkt, so. Oder zwei. Sagen wir mal, er kriegt 2 Punkte. Ich spinne jetzt nur rum, ich habe mir jetzt im Vorfeld nichts ausgedacht. Das ist jetzt hier einfach so, by flow sozusagen. Der kriegt 2 Punkte und dann bekommst du von mir aus einen Punkt für einen Takedown. Du bekommst einen Punkt, wenn du einen Takedown stoppst. Da kannst du aber schon anfangen, wann ist ein Takedown gestoppt und wann ist, also, weißt du, es gab ja, in welchem Kampf war denn das? Das überlege ich nämlich gerade. Es gab irgend so einen Kampf, da hat einer sich, das war der Drew Dober-Kampf. Genau, da hat Drew Dober immer wieder Takedowns versucht zu zeigen. Es ist ihm auch oft gelungen, aber irgendwann hat sein Gegner, hier dieser Scott Holtzman, gemerkt, okay, Drew Dober versucht immer wieder dieselbe Art und Weise Takedowns anzubringen. Ich nehme diesen Takedown sozusagen an, aber versuche auf ihm zu landen, so dass ich dann Full Mount dann auf ihm drauf liege. Und das ist ihm auch gelungen. Jetzt musst du natürlich wieder sagen, ist das dann ein Takedown, den du mit einem vollen Punkt bewerten kannst, weil eigentlich, okay, es ist ihm gelungen, Scott Holtzman zu Boden zu wresteln, aber er landet in der vermeintlich schlechteren Position, ja. Ja. Also es ist, was ich hinaus will, es ist halt enorm schwierig, wirklich detailliert Punkte für einzelne Aktionen zu geben. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass dieses 10-Point-Must-System vielleicht sogar, wenn man jetzt ein alternatives System dagegen stellt, noch das unkomplizierteste ist, gerade für einen Zuschauer, weißt du, zu verstehen, wer liegt gerade vorne. Wenn du das alles noch mit einbeziehen musst und das noch detaillierter versuchst, irgendwie, dir auszudenken und noch mehr Fallstricke mit reinzupacken, könnte es vielleicht sein, dass es für den Average Joe sozusagen schwierig ist nachzuvollziehen, warum jemand Runden für sich entscheidet. Ah, okay, ja, auch ein spannendes Thema, stimmt. Es ist halt, klar, wenn du einen Kampf anguckst, du verstehst zum Beispiel, ja, was ist ein Takedown? Du weißt, wann ein Kämpfer versucht, einen Takedown zu setzen, um zum Beispiel Schlägen aus dem Weg zu gehen. Ja, also wenn jemand angenockt ist oder ähnliches, dass er dann versucht, einen Takedown zu landen, um sie erstmal auszuruhen. Ist dieser Takedown genauso viel wert wie einer, der auf sein Wrestling setzt und dann einen Takedown setzt und Ground and Pound zeigt? Ja, also weißt du, wie ich meine? Es gibt halt so einen Takedown, der dich einfach in eine gewisse Schutzposition erstmal bringt, dass du durchschnaufen kannst. Und es gibt halt einen Takedown, weil jemand wahnsinnig gutes Ground and Pound hat und dich dann da finishen kann. Deswegen, auch da musst du ja einen abgewehrten Takedown auch wieder zweideutig bewerten, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was ich meine. Es wird halt immer komplizierter. Es gibt immer noch eine Steigerung zum Takedown ist Takedown. Also ist auch so ein bisschen die Frage, was willst du damit erreichen? Du könntest ja zum Beispiel auch dann hingehen und sagen, okay, ich bewerte erstmal nur offensive Aktionen und dann bewerte ich vielleicht auch nur gelungene offensive Aktionen. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich für uns beide dann auch ein bisschen zu viel, um das hier in unserem kleinen Format komplett durchzugehen. Aber was ich sehr spannend finde, es gibt ja jetzt anscheinend eine Organisation, die es probieren will, da ein anderes System mal zu starten. Ich meine, dass es eine japanische Organisation jetzt angekündigt hätte. Ich weiß nicht, ich weiß echt nicht mehr wer. Ich meine nur noch das gelesen zu haben, dass es jetzt jemand versucht, mit diesem Additionssystem das zumindest mal auszuprobieren. Ja, ich meine, das finde ich ja gut. Also, absolut. Also das finde ich super, dass wenn Leute auf die Idee kommen, da neue Dinge auszuprobieren, das finde ich okay. Es ist halt schwierig für die UFC, einfach mal so Dinge auszuprobieren. Weil, genau, das sehe ich auch so. Ja, also das ist halt die Organisation, die zwar vorne weggeht, aber gleichzeitig kannst du halt nicht alle 5 Wochen dein Punktesystem ändern, wenn du die UFC bist, weil dann blickt kein Schwein mehr durch. Und was ich, glaube ich, auch wichtig finden würde, ist mal zu schauen, und da gibt es bestimmt eine Statistik, die man relativ schnell ergoogeln kann, wie viele Fehlentscheidungen es in der UFC mit diesem 10-9-Punktesystem bislang gab in einem Jahr. Und dann einfach mal zu gucken, es gab so und so viele Fights 2015, davon wurden durch Punktrichter offensichtlich so und so viele Kämpfe falsch entschieden. Und das möchte ich noch dazu sagen, so ein Condit-Lawler-Kampf ist für mich halt nicht falsch entschieden, nur weil wir jetzt sagen, okay, wir haben Condit vorne gehabt und andere sagen vielleicht, Lawler hat zu Recht gewonnen. Das ist halt dann so eng, dass es für mich keine Fehlentscheidung sein kann. Also, ja, da bin ich auch voll bei dir. Ja, aber es gab definitiv auch bei dieser Card wieder diskussionswürdige Entscheidungen. Es kann gut sein, dass wir da nachher noch drauf zu sprechen kommen. Noch ein wichtiges Thema war natürlich, dass Carlos Condit danach gesagt hat, dass er unter Umständen seine Karriere beendet. Hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, er hat gesagt, dass das für ihn so eine Art Do or Die war. Ja, ist sich jetzt nicht mehr sicher, ob er noch kämpfen will. Vielleicht war das sein letzter Kampf. Wenn er diesen Kampf gewonnen hätte, hätte er weitergemacht. Aber ja, es hörte sich für mich so an, als ob er halt sich darüber im Klaren ist, dass es schwer sein wird, einen dritten Titelkampf zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, es geht ihm halt darum, wenn ich hier antrete, will ich der Beste sein. Und ich habe es jetzt zweimal nicht geschafft, den Titel zu gewinnen. Vielleicht ist das eben das Maximum, was ich erreichen kann. Ja, Interimstitelträger und WEC, Welterweight Champion, vielleicht sind das einfach die Höhen, die ich erklimmen kann. Er hat sich, glaube ich, noch nicht hundertprozentig festgelegt, aber es hörte sich definitiv so an, als ob er sich jetzt Gedanken darüber macht, ob er weitermachen soll. Das wäre absolut schade, oder? Es wäre sehr schade, denn da sind wir bei diesem Thema, das ja auch momentan so ein bisschen durchs Internet getrieben wird, ob es ein direktes Rematch geben sollte. Mhm. Ja, das fand ich ja sehr spannend, weil ich glaube, Robbie Lawler hat selber ein Rematch gefordert, ne? Als Gewinner des Kampfes hat er quasi direkt den Verlierer noch mehr herausgefordert. Ich will dich noch mal zusammenschlagen oder so, ne? Oder in der Stelle ja sogar lassen es gegenseitig noch mal. Do it again. Was sagst du? Würdest du das befürworten? Weil wir hatten so eine ähnliche Situation mal nach dem Gustafsson-John Jones-Kampf. Mhm. Da hatten wir ja auch so das Gefühl, das war so eng, das war so großartig. Den Kampf wollen wir gleich nochmal sehen. Damals hatte UFC gesagt, ja, wartet mal einen Moment, wir lassen jetzt erstmal den guten John Jones gegen Teixeira antreten. Das haben wir dem so versprochen, dem Glover Teixeira. Und danach gibt es den Gustafsson-Kampf, den haben wir bis heute nicht gesehen. Ja. Würdest du jetzt sagen, aufgrund dessen, dass dieser Kampf so phänomenal war und Condit einfach auch mit dem Gedanken spielt, die Karriere zu beenden, sagt man, do it again? Oder würdest du sagen, nee, also es ist halt einfach so, dass der gute Robbie Lawler erneut einen Kampf für sich entschieden hat? Also das auf jeden Fall. Das, natürlich hat er jetzt das Ding gewonnen und meiner Meinung nach muss dieser Rückkampf nicht sofort stattfinden. ich würde mir diesen Rückkampf natürlich gerne angucken. Die ist ja so ein bisschen auch die Frage, was ist denn die Alternative, wenn es nicht Carlos Condit direkt ist? Tyron Woodley. Tyron Woodley könnte ich mir zum Beispiel auch noch sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist ja auch genau das Thema, was wahrscheinlich dann als nächstes am ehesten ansteht. Aber wenn ich dann so diese Division weiter runter gucke, also zum Beispiel Robbie Lawler, Damian Maia, brauche ich ehrlich gesagt nicht gucken. Das Thema wird uns mit Sicherheit, also sollte Robbie Lawler seinen Titel nicht verlieren, könnte ich mir vorstellen, dass uns dieses Debakel noch ins Haus steht. Ich weiß, viele werden das nicht nachvollziehen können, wie ich den guten Damian Maia so runter machen kann. Aber er ist für mich einer der langweiligsten Kämpfer. Und das liegt halt daran, dass ich kein Jiu-Jitsu-Virtuose bin. Wobei, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe auch schon Jiu-Jitsu-basierte MMA-Fights gesehen, die mich aus dem Häuschen gebracht haben. Oder ja, also da war ich schon wirklich begeistert. Aber Maia hat halt einfach so eine Art, wir haben das ja schon mal besprochen, Position over Submission. Und das ist das Jiu-Jitsu, was mir nicht so gut gefällt. Ich stehe halt darauf, wenn du so wie Brian Ortega wirklich immer versuchst, eine Submission anzusetzen und den Sieg für dich zu holen. Das ist für mich phänomenal. Da haben wir das Beispiel. Jiu-Jitsu, was mir Spaß macht und wo ich gerne zugucke. Brian Ortega, kommen wir nachher noch drauf. Ja, aber du hast natürlich recht, in dieser Welterweight-Division, da ist dann nach Tyron Woodley Johnny Hendricks noch zu nennen, der ja einen Kampf bestreitet. Gegen wen war das nochmal? Das war doch jetzt auch auf der Card 196. Gegen Wonderboy Thompson, natürlich. Ah, das wird natürlich auch klasse. Gegen Stephen Thompson, da würde ich mich noch nicht mal wundern, wenn sich Stephen Thompson durchsetzt. Und dann könnte der auch nochmal einen Sprung nach vorne machen. Aber ja, Tyron Woodley und dann haben wir schon wieder Rematches. Hendricks, Condit, Maia ist natürlich, dann du hast es gesagt, zu nennen. Matt Brown sehe ich da nicht ganz oben mit dabei. Rory McDonald. Müssen wir mal abpacken. Das wäre auch ein sehr geiler Rückkampf, ne? Also das war ja meiner Meinung nach einer der Fights of the Year, aber das da können wir dann später bestimmt nochmal drüber sprechen. Ich glaube, da gibt es fast keinen, der dagegen argumentieren würde. Ja. Rory McDonald muss man natürlich jetzt mal abwarten, wie er sich in seinem nächsten Kampf dann präsentieren wird, wie viel Schaden dann letzten Endes diese Schlacht bei ihm hinterlassen hat. Bei Robbie Lawler offensichtlich nicht allzu viel, der hat nämlich gleich wieder so eine gezeigt. Ja, echt. Das ist Wahnsinn. Ich habe da eine Statistik, die beeindruckend ist. Robbie Lawler hat seit dem 01.01.2013 691 signifikante Treffer kassiert. habe ich 93 gesagt? Ja. Nee, ist falsch. 2013. Ich weiß nicht, wie ich auf 93 kam. 01.01.2013, also in den letzten 3 Jahren, hat er insgesamt 691 signifikante Treffer kassiert. Das sind die meisten, die alle UFC-Fighter in diesem Zeitraum kassiert haben. Und er hat da einen riesen Vorsprung vor Gian Villante mit 478. Also das ist schon heftig, was Robbie Lawler einsteckt. Und auch hier muss man natürlich die Frage stellen, wie viel kann er noch einstecken? Irgendwann ist halt dann genug. Chuck Liddell, sage ich da als Beispiel. Ja. Und dann hast du, ich sag mal so, deine Gesundheitsanzeige aufgebraucht. Und ich bin gespannt, wann das der Fall ist. Noch hat er noch keine Anzeichen dafür gezeigt, oder? Also er hat noch nicht so den Diego Sanchez raushängen lassen oder so etwas? Nee, er geht ja auch noch all in, kann man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen Schlagabtausch aus dem Weg gehen würde. Er geht da rein. Die Strikes, die Art zu kämpfen, die er da zeigt, die ist immer noch hochklassig. Weißt du, das sind keine Lucky Punches, die er da landet. Das ist wirklich einfach großartiges MMA, was man sich da angucken kann. Und also solange er natürlich so kämpft, gibt's wenig Grund, das zu ändern, und gleichzeitig müssen wir uns vielleicht auch gar keine Sorgen machen um ihn. Vielleicht erst später, in 20 Jahren, wenn er dann nicht mehr richtig reden kann oder so. Aber aktuell schlägt er sich wirklich beachtlich gegen absolute Killer, weil ein Condit und ein McDonald, das sind halt also mit das Beste, was du so in Sachen MMA, und damit meine ich alle Gewichtsklassen, sehen kannst. Und Lawler haut die einfach, haut sie nicht weg, aber er ist gefühlt immer mindestens gleich gut, so möchte ich es mal ausdrücken, weil in diesem Kampf fand ich halt, dass Lawler Condit unterlegen war, aber wie gesagt, nicht deutlich. Ja, ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht, und ich hoffe natürlich, dass Carlos Condit nicht die Handschuhe an den Nagel hängt. Ich mag Carlos Condit, der hat eine tolle Art zu kämpfen, aber ich verstehe natürlich, wenn einer sagt, ich habe keinen Bock jetzt hier so einen Uriah Faber zu machen und gegen irgendwelche Prospects anzutreten, wenn ich nicht Champion werden kann, muss ich es akzeptieren, und dann muss ich halt was anderes mit meinem Leben machen. Ja. Ja, anders kann man es nicht sagen, aber ja. Absolut, ja. Gut. Kannst ihn ja nicht schlecht dazu zwingen, da sich weiter aufs Maul hauen zu lassen, ne? Absolut. Ja, ja. Aber wir warten mal ab, ob er sich dann letzten Endes wirklich darauf festlegt, dass er nicht mehr kämpfen wird. Stipe Miocic besiegt Andrei Arlovski, eigentlich so, wie wir dachten, dass Arlovski Miocic besiegt. Ja, genau. Mit einem 54-Sekunden-TKO-Sieg. Und Miocic war danach so aufgebracht, dass er zu Dana White gerannt ist und noch geschrien hat, give me my title shot. Und sind wir jetzt auf derselben Seite, hätte ich fast gesagt, ich hätte es jetzt fast wörtlich übersetzt, ist ja auch egal. Später hat Dana White bei der Pressekonferenz dann gesagt, Stipe Miocic bekommt seinen Titelkampf, er trifft auf Werdum oder Cain Velasquez, je nachdem, wer da gewinnt. Man kann eigentlich nicht allzu viel über diesen Kampf reden. Er war ja so schnell vorbei. Also von daher frage ich dich einfach nur, wie beeindruckt warst du von Stipe Miocic? Da habe ich im Vorfeld noch gesagt, das ist kein Knockouter. Jetzt hat er uns hier Lügen gestraft oder mich Lügen gestraft. Ja, Peter. Ja, der, schöner Kampf kurz anzusehen, ne? Und dann war es das auch schon. Weil du hast ja recht, viel mehr kannst du nach einer Minute Kampf ja nicht darüber sagen. Der hat den klar gewonnen. Klare Treffer, ich glaube, ist eingeläutet mit einem kurzen Haken rechts aufs Ohr oder aufs linke Ohr von Arlovski. Ja, hat meiner Meinung nach verdient, da den als nächstes den Title Shot zu bekommen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er das tatsächlich gewinnen wird, egal gegen wen er dann antreten muss. Ja, da möchte ich mich gar nicht so sehr festlegen, weil diese Performance war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also, ja, absolut. War schon geil. Einerseits hat es natürlich auch gezeigt, dass Arlovski vielleicht so ein bisschen, dass der Hype da größer war als das, was er wirklich gezeigt hat. Ja, er hat halt, wenn man mal ehrlich daran geht, ja, hat er halt mit Brandon Sharpe einen eher mittelklassigen Heavyweight glücklich besiegt. Also der Kampf hätte auch gut andersrum ausgehen können. Dann Antonio Silva ist nicht mehr der gleiche Bigfoot, den wir mal kannten. Ja? Mhm. Den hat er ausgenockt. Dann der Kampf gegen Travis Brown. Da kann man sich natürlich jetzt auch fragen, ob das ein Lucky Punch war, ja, der den Kampf dann schon vorentschieden hat. Dann ging es ja noch hin und her, aber letzten Endes war vielleicht Brown dann schon so weg, dass er nicht mehr zurückkommen konnte. Aber das ist für mich so der beeindruckendste Sieg gewesen von Arlovski. Und der Kampf gegen Frank Mir war halt wieder scheiße und auch sehr, sehr eng und hätte auch gut andersrum ausgehen können. Von daher war der, also dass Arlovski da auf Rang 2 gerankt war, ist für mich lächerlich. Ja, also das hat dieser Kampf dann auch nochmal unterstrichen. Miocic knockt den da halt einfach mal so aus und klar, es sind die Heavyweights, da zählt ein Schlag, der einen ganzen Kampf verändern kann, das sagt man ja immer so und das hat ja dieser Kampf dann auch unter Beweis gestellt, aber ich glaube auch nicht, dass in einem Rematch Arlovski Miocic gefährlich werden könnte, jedenfalls nicht nach dem, was ich da in diesen 50 Sekunden gesehen habe. War sehr beeindruckend. Ja, sehe ich auch so. Die Frage ist, wie du halt schon sagst, hat Miocic eine Chance gegen Werdum oder Velasquez? Und Miocic hat ein unfassbar gutes Boxen, da gibt's gar nichts zu sagen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn überhaupt, ich kann es nicht einschätzen, so gefühlt würde ich auch dir recht geben, ja, wird wahrscheinlich schwer gegen beide, aber ich würde fast sagen, dass Miocic gegen Werdum vielleicht nicht ganz chancenlos ist. Ja, chancenlos bist du ja nie wirklich, ne? Also so richtig chancenlos, dass er dich quasi da nur verprügeln lässt. Aber irgendwie, der Werdum hatte in Mexiko meiner Meinung nach zu geiles Jiu-Jitsu dann gezeigt. Ja. Und auch die Konditionsmaschine da ziemlich zusammengeprügelt. Und das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube auch genauso, dass ein fitter Cain Velasquez, der nicht da irgendwie zu viel Höhensonne abkriegt, dass der sollte ihn eigentlich auch immer schön in den Käfig drücken und Dirty Boxing. Ich sehe das nicht, aber der darf mich gerne da eines Besseren belehren. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Miocic in einen der beiden Kämpfe als Favorit reingehen würde. Das definitiv nicht. Aber ich würde es interessant finden und wenn ich jetzt einen Kampf mir aussuchen dürfte, dann würde ich, glaube ich, Miocic gegen Werdum als interessanteren Kampf ansehen. Velasquez ist für mich noch ein Fragezeichen, weil die Performance in Mexiko, das war halt nicht der Cain Velasquez, den wir eigentlich kennen oder kannten. Mhm. Und ich bin jetzt natürlich gespannt auf das Rematch. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es könnte sein, dass diese Cain Velasquez-Ära, und nee, das sage ich jetzt nicht, weil wir müssen jetzt das Rematch mal abwarten und dann reden wir weiter. Aber ja, ich habe halt immer noch diesen letzten Kampf im Kopf und dann war das halt nicht mehr der Cain Velasquez, der mir wirklich also so viel Spaß gemacht hat in den letzten Jahren. Aber vielleicht lag es dann wirklich an dieser langen Pause, die er ja hatte und ja, dieser enorme Nachteil durch die Höhe, den er sich selber eingebrockt hat, muss man natürlich dazu sagen. Ja. Ja. Tumanov gegen Larkin, ja, irgendwas fehlte in diesem Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war vielleicht eine Decision, die diskussionswürdig ist. Ja, Larkin bei mir auf dem Punktzettel vorne, hat für mich Runde 1 und Runde 3 gewonnen. Am Ende hat man den Kampf Tumanov, wie gesagt, gegeben. Ich glaube, dass die Runde 1 sehr eng war. Ja, das war die Runde, die, denke ich mal, bei den Punktrichtern dann den Unterschied ausgemacht haben dürfte. Ja, ganz bestimmt. Ansonsten, Larkin hatte halt diese unglaublich guten Leg-Kicks, sonst aber auch nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Aber diese Leg-Kicks waren so krass, dass Tumanov wirklich in der dritten Runde fast Probleme hatte zu laufen. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum versucht er nicht wenigstens mal einen Leg-Kick zu checken oder so? Also er hat sich ja immer gefressen, ähnlich wie damals, wie heißt er, Nate Diaz gegen Rafael dos Anjos, der ja auch einfach jeden Leg-Kick kassiert hat und noch nicht mehr versucht hat, von Orthodox in Southpaw oder so zu wechseln. Da würde sich eine Beidfüßigkeit, wie zum Beispiel bei Dominic Cruz, auszahlen, ja, also dass du einfach mal wechseln kannst, deine Ausrichtung. Oder dann Auslage, aber das hat er nicht gemacht. Insgesamt fühlte sich für mich der Kampf eher so an, als ob Larkin das Ding gewinnen muss. Deswegen bin ich nicht so richtig zufrieden mit dem Ausgang und Tumanov konnte mich jetzt auch nicht so überzeugen, wie ich mir das dachte, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe Runde 1 tatsächlich dem Tumanov gegeben, weil er meiner Meinung nach mehr Druck gezeigt hat, die besseren Kombinationen und vor allem immer diese schönen Schlagkombinationen, die er dann mit einem Highkick irgendwie beendet hat. Das wirkte auf mich alles flüssiger und runder. Klar, natürlich der Larkin, die vor allem diese Low-Kicks, was du gerade schon gesagt hast, also gerade dann ab, ich glaube nach Runde 2 konnte er nicht mehr stehen, zur Pause wirklich in seine Ecke gehumpelt. Ja. Also ich sehe es aber auch so, Runde 1 kann jeder gewonnen haben, und aber ich habe es genau so gewertet, wie es dann am Schluss auch von den Punktrichtern bewertet worden ist. Ja, es ist halt leider jetzt nicht dazu gekommen, was ich mir erhofft habe, dass einer der beiden jetzt hier den Durchbruch schafft und so guten Kampf zeigt, dass man sagt, das ist ein Contender. Dennoch bleibe ich dabei, dass für Tumanov, ich sag jetzt mal, die Welt offen steht. Du weißt, wie ich das meine. Also ja. Der kann mit Sicherheit noch ein bisschen mehr. Er muss sich auch noch verbessern, gar keine Frage. Aber ja, also ich sehe diesen Typen positiv, sehe seine Zukunft positiv, weil er sich da ja auch durchgequält hat, muss man ihm definitiv zugutehalten. Und er wird daraus lernen und wird versuchen, mit Leg Kicks in Zukunft besser umzugehen, als wie er das jetzt hier getan hat. Was ich ja sehr cool fand von dem Larkin war, ich glaube, das hat er dann ab Runde 3 fast ausschließlich gezeigt, waren so Spinning Low Kicks. Weißt du, sonst siehst du die ja immer eher Richtung Körpermitte oder direkt an den Kopf. Diese Spinning Heel Kicks auf dem Fuß, ja, die waren krass. Ja. Das sah schon echt beeindruckend aus. Das war wirklich, also von Larkin war es eine super Strategie, die auf meinem Punktzettel aufging, aber es war eng, die erste Runde ist wirklich eng gewesen, von daher, ja, auch hier muss man nicht unbedingt von einem Fehler der Punktrichter sprechen, es war einfach zu eng, um hier zu sagen, dass das eine krasse Fehlentscheidung war oder sowas. Ja. Brian Ortega, ich bin, also jetzt kann ich sagen, absoluter Brian Ortega Mark, also jetzt nach diesem Kampf umso mehr, ich habe mich so auf diesen Kampf gefreut und ein Indiz bei mir, dass ein Kampf mir wichtig ist, ist immer, dass ich dann aufstehe und nicht mehr auf dem Sofa sitzen bleibe. Und bei diesem Kampf bin ich aufgestanden, habe mich dann aber nach der ersten Runde wieder hingesetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn Brian Ortega und Joe Rogan hat das gut erklärt, du hast es ja leider nicht auf Englisch gesehen, aber er hat das genau so erklärt, wie es letzten Endes war, hat irgendwie darauf gewartet oder sich als Taktik überlegt, Diego Brandão ist jemand, der rauskommt und Feuer gibt und Gas gibt und versucht, dich schnell zu besiegen. Und Ortega hat sich gedacht, ich versuche, diesen Sturm erstmal über mich ergehen zu lassen und versuche, das abzuwehren und setze dann da praktisch drauf, Diego Brandão ins tiefe Wasser zu ziehen, so hat es Joe Rogan gesagt, und einfach dann in den späteren Runden, Ende Runde 2, in Runde 3, ihn dann zu besiegen, sei es via Submission oder Strikes. Es ist ihm letzten Endes gelungen, aber er hatte halt das Problem, dass er nach der zweiten Runde auf meinem Punktzettel hinten lag. Brandao war für mich der, der die besseren Treffer gezeigt hat. Mhm. Brandao hat auch in Runde zwei merkbar den Fuß vom Gas genommen, aber es war jetzt nicht so, dass Ortega davon profitieren konnte. Es war jetzt auch nicht so, dass das Brandao diesen Kampf dominiert hat oder so. Aber Ortega hat immer weniger gezeigt als Brandao. Deswegen gingen die ersten beiden Runden für mich an Ortega. Und dann kam genau das, was ein Demian Maia mir halt bislang nicht zeigen konnte. Dann gab es dieses Jiu-Jitsu-Feuerwerk, muss man einfach sagen. Anaconda-Joke, dann Arm-in-Joke, dann der Guillotine-Joke, dann der Triangle-Joke und dann submitted er Brandao. Und Diego Brandao ist ja selber in Black Belt in Jiu-Jitsu. Also das ist nicht irgendwie so eine Pfeife wie, weiß ich nicht, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber du weißt, was ich meine. Der Typ weiß, wie Jiu-Jitsu funktioniert. Aber diese Sekunden, 30, 40, 50 Sekunden Jiu-Jitsu, die man da gesehen hat, das war so unfassbar. Und T-City, ja, Triangle City Ortega, hat natürlich mit einem Triangle-Joke gewonnen. Also ich war so begeistert, dass ich gleich mir Ortega aufs rechte Bein tätowiert habe. Ja, nee, Wahnsinn, oder? Ja, also ich fand es auch tatsächlich sehr schön, sehr beeindruckend. Ich habe da gar nicht viel mehr zuzusagen. Aber können wir mal bitte festhalten, dass der Ortega in etwa die affigste Frisur in der ganzen UFC hat? Ja, das muss man wirklich sagen. Also das stimmt schon. Aber ich glaube, er hat ja bei der Pressekonferenz dann so eine Player-Frisur gehabt, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist nur möglich, dass du dann die Haare eben so lang hast. Und ich denke mir mal, Gel ist ja, glaube ich, verboten, darfst du ja nicht drin haben. Und er achtet halt einfach auf sein Äußeres und will nicht rumrennen wie so ein, ja, es gibt doch auch viele weiße Kämpfer, die dann diese typische Gangster-Frisur haben mit diesen Dreadlocks so nach hinten. Ja. Uriah Faber hat das oft. Genau. Und ich finde, das sieht immer total affig aus. Also deswegen finde ich jetzt hier die Variante, finde ich wenigstens noch niedlich. Komm, Peter, niedlich. Was? Ja, niedlich ist okay, aber niedlich ist okay. Für so einen Kerl, weißt du, der dann denke ich mir, ich will mich da ja gar nicht großartig drüber aufregen, ist ja kein Beauty-Podcast hier. Nee. Aber als er da reingekommen ist, habe ich schon gedacht, ja, da kannst du dir doch bestimmt was Spannenderes überlegen, als vor allem dieses kleine Assi-Palm-Töpfchen hinten raus. Ja, da hast du schon recht. Anderes Thema. Ich frage mich noch, also das ist auch so ein Kampf gewesen, von dem oder aus dem Brian Ortega mit Sicherheit viel gelernt haben dürfte. Und ich bin gespannt, wie weit es für ihn in der Featherweight noch geht. Also das ich kann ihn noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Man merkt halt, Jiu-Jitsu-mäßig ist er also top of the notch, besser geht's fast nicht. Striking hat er in seinem letzten Kampf gezeigt, dass er da auch mithalten kann. Er hat auch bewiesen, dass er was einstecken kann. Ich bin gespannt, wie weit nach oben es für ihn geht. Er ist weiterhin unbesiegt, er ist noch relativ jung, er trainiert mit den besten Leuten, die du so, sag ich mal, in Kalifornien finden kannst. Also es ist schon, ja, vielleicht jetzt so ein Kampf gegen Dennis Bermudez würde mich vielleicht reizen, ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Der ist natürlich noch nicht ganz vorne mit dabei, gar keine Frage, aber so Top 15 sollte er eigentlich dann heute Nacht schon auftauchen in den Rankings. Also ich kann gar nicht mehr aufhören. Also ich finde ihn geil, kann ich nicht anders sagen. Das ist mein Mann. Sehr schön. So, los ging diese Main Card mit einem Kampf, da haben wir im Endeffekt genau das vorhergesehen, was dann auch passiert ist. Abel Trujillo hat wie immer ein paar Sekunden Luft gehabt, die hat er diesmal gewinnbringend eingesetzt. Und hat überraschenderweise Tony Sims submitted. Damit haben wir nun wirklich nicht gerechnet. Guillotine-Joke. Relativ beeindruckend, muss man sagen. Davor hat er dann, glaube ich, kurz mal so ein bisschen angenockt, oder? Mhm, genau. Weißt du, was? Aber der Typ hat auch einen krassen Bizeps, ne? Da kannst du so einen Guillotine-Joke schon mal immer durchziehen. Ja, aber überraschend, dass er halt vorher noch nie irgendwie durch Submission in der UFC gewonnen hat. Ja. Also, aber er selber hat doch im Afterfight-Interview gesagt, dass das irgendwie seine Submission wäre. Irgendwie so etwas in die Richtung. Ne? Ich dachte, und dafür, dass man das vorher noch nie gesehen hat. Stimmt, ja, du hast ja recht. Das hat er ja gesagt, ja. Also das stimmt, hat er eigentlich noch nie gemacht in der UFC. Ja. Ich sehe ja gerade, er hat in, vor allem, was das ist, CFA, hat er mal jemanden submitted? Hier steht Submission via Punches. Aber wahrscheinlich hat dann der Typ aufgegeben, nachdem einen aufs Maul gekriegt habe. Genau. Hat Submission via Punches, okay. Hier hat er, pass auf, jetzt kommt, wir müssen mal ganz weit zurückblättern, bei Extreme Challenge 181 am 15. April 2011. Peter, du wirst dich erinnern können. Ach nee, ich sehe gerade, da hat er den Kampf verloren. Okay, ich muss noch weiter zurückblättern. Jetzt aber, bei Extreme Fighting Promotions, The Holiday Fight Fest am 4. Dezember 2010. Und Peter, du weißt natürlich noch, was du an diesem Tag gemacht hast. Ja, nein. Du hast den Submission-Sieg von Abel Trujillo gegen André Garcia gesehen und auch da war es ein Guillotine-Choke und man muss einfach sagen, das ist absolut seine große Stärke. Guillotine-Chokes in den letzten 6 Jahren 2 Siege damit errungen. Also, jetzt zieht er quasi so am laufenden Band weg. Abel Trujillo, ja. Also macht er im Schlaf. Das ist einfach seine Submission. Kann man ja das sagen. Ja, G-City, sage ich da. G-City. Ja, genau. Ja, aber ja, das war halt wieder so ein Kampf, war ganz interessant anzusehen. Mich hätte jetzt interessiert, wenn Tony Sims da rausgekommen wäre, ja, wie es dann weitergegangen wäre, weil das ist ja immer die Frage bei dem guten Abel Trujillo. Was passiert, wenn nicht der Kampf nach der ersten Runde beendet ist? Und meistens hat er dann Probleme. Und bis dahin sah Tony Sims auch nicht so schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber mehr kann man fast auch zu diesem Kampf dann am Ende nicht sagen, oder? War ja relativ fix durch dann. Ja, sehe ich auch so. Prelims, da hast du jetzt, glaube ich, nichts gesehen? Nee, aus den echten Prelims nicht. Hier aus den Fight Pass Prelims habe ich denn das im Poirier-Kampf gesehen. Sprechen wir gleich drüber. Ich tank kurz die Prelims durch, die insgesamt nicht so geil waren. Es gab für mich nur dieses Highlight im Kampf Michael McDonald gegen Kanehara. Wie hieß denn der Typ nochmal mit Vornamen, Mensch? Masanori. Masanori, genau, so hieß er. Das war halt so, dass mich die erste Runde überrascht hat, weil McDonald nicht so gut reinkam. Vielleicht ist es auch gar nicht so verwunderlich nach so einer langen Pause. Kanahara hat McDonald zu Boden gewrestelt, dann da dominiert. Für mich auch die erste Runde für sich entschieden. McDonald hatte kurz mal den Guillotine-Choke angesetzt, hat ihn aber nicht richtig durchziehen können. Das Highlight war dann halt, dass Kanahara McDonald fast an der Submission hatte. Also er hat so einen Head-and-Arm-Triangle-Choke gezeigt gegen Michael McDonald. Der hat ihn super verteidigt, hat dann direkt den Rücken sich geschnappt von Kanahara, dann den Rear Naked Choke gezeigt und damit Kanahara submitted. Wirklich, also ein absolut sickes Manöver, das kann man sich definitiv mal angucken. Peter, kleiner Hinweis an dich, guck dir das nochmal an. Der Kampf ging nicht lange, 2. Runde war das Ding durch. Den Rest, er ja auf jeden Fall auch einen Performance-Bonus für gekriegt, ne? Also dann lohnt sich das ja regelmäßig, das zu gucken. Ja, absolut. Also das war schon beeindruckend. Der Rest der Prelims war jetzt nicht so guckwürdig, um das mal zu sagen. Morono besiegt Kyle Noak. Ich habe Kyle Noak 30-27 vorne gehabt. Also kann auch sein, dass ich da ein bisschen betrunken war. Die Punktrichter haben das anders gesehen. 2x29-28 für Morono. Einmal hatte auch ein Punktrichter das ähnlich gesehen wie ich und 30-27 gewertet für Kyle Noak. Es war so, dass dieser Morono so überrascht war von der Entscheidung, dass er einfach gehüpft ist da wie so ein Super Mario-Figur. Also der konnte selber nicht damit rechnen und er hat auch nicht damit gerechnet, dass er diesen Kampf gewinnt. Das war für mich eine krasse Fehlentscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten war der Kampf, ja, leck mir Marsch. Justin Kish gegen Nina Ansarov war bisweilen unterhaltsam, ging halt immer wieder hin und her. Man hat aber nie das Gefühl gehabt, dass der Kampf jetzt hier irgendwann mal kurz vorm Ende steht und irgendwie eine gewisse Dramaturgie hatte dieser Kampf auch nicht so richtig. War ein guter Kampf. Justin Kish hat den Kampf für mich klar gewonnen, 29-28. Ich glaube, manche haben sogar 30-27 für Kish gewertet. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Justin Kish hat halt tolles Muay Thai. Das könnte halt interessant sein mit Hinblick auf Johanna Jędrzejczyk. Sollte Kish diese Leistung aufrechthalten können und weiterhin ihre Kämpfe gewinnen können, dann könnte das ein interessantes Aufeinandertreffen mit Johanna Jędrzejczyk in ferner Zukunft sein, aber ja, einen Kampf kannst du dir sparen. Musst du nicht unbedingt gesehen haben. Und dann sind wir schon, kann das sein, sind wir dann schon bei den Fight Pass? Drew Dober noch. Ach, der aber war gar nicht. Der schon was zu gesagt? Ja, Drew Dober, das muss man definitiv hier noch thematisieren. Wo habe ich denn den Dober-Kampf? Hier ist er. Gegen Scott Holtzman. Also, da war ich wirklich überrascht von Drew Dober, denn Drew Dober ist ja bekannt für seinen Muay Thai. Ja, ist ja ein typischer Striker, Muay Thai, amerikanischer Meister mal gewesen und so, und das ist einfach sein Ding. Und jetzt zeigt er da plötzlich ein super Wrestling und hat mehrere Takedowns durchgebracht. Das hat mich wirklich überrascht. Richtig gutes Grappling, gute Takedowns, und damit hat er sich aus meiner Sicht auch den Kampf geholt. Es war das von dir erhoffte Slugfest, muss man auch dazu sagen. Dober und Holtzman waren am Ende der 3. Runde blutüberströmt. Nichtsdestotrotz war für mich, wie gesagt, der Garant dafür, dass Dober diesen Kampf gewonnen hat, einfach seine weiterentwickelten bzw. verbesserten Grappling-Fähigkeiten. Scott Holtzman wirkte auf mich so ein bisschen müde. Ja, also das war jetzt nicht die Performance, die ich mir von einem zukünftigen Top-Fighter erwartet habe. Im Vorfeld gab es ja viele Experten, in Anführungsstrichen, die gesagt haben, Scott Holtzman ist jemand, den man auf dem Zettel haben muss. Das kann man jetzt auch noch nicht ganz ausschließen, dass der irgendwann dann mal ein Contender wird. Aber in diesem Kampf war davon nichts zu spüren. Ich habe mich gefreut natürlich für Drew Dober, denn ich gehe davon aus, dass er jetzt weiterhin in der UFC kämpfen darf. Und er ist ja auch bei diesem Elevation Fight Team, bei dem TJ Dillashaw ist. Und ich glaube, der profitiert immens davon, dass da so wahnsinnig gute Wrestling-Coaches am Start sind. Also beeindruckend. Also wenn du Zeit hast, kannst du dir das wirklich mal angucken, Dober gegen Holtzman, weil diese Weiterentwicklung wirklich beachtlich war von Drew Dober. Sehr cool, ja, freue ich mich drauf. Dann gucke ich mir das gleich noch an. Ja, siehste. Und dann kommen wir natürlich zu dem Kampf, den du dir auch noch angeguckt hast, nämlich Dustin the Diamond Poirier gegen Joe Duffy. Und da hast du zu mir vorhin schon gesagt, man kann fast argumentieren, dass das auch ein Kandidat für Fight of the Night war. Absolut. Vielleicht hat er darunter gelitten, dass er am Ende zu einseitig war. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, also die Punktrichter haben mir, glaube ich, alle drei Runden dem Dustin Poirier gegeben. Ja. Ich würde sagen, Runde 1 kann man nochmal drüber diskutieren. Aber die Art und Weise, wie die beiden miteinander gekämpft haben, und also gerade Runde 1 fand ich schon sehr cool. Der Joe Duffy so ein bisschen überheblich, immer schön die Hände relativ weit unten. Was aber wenn er dann die Punches ausgepackt hat, ja, ne, oder? Hab ich auch gedacht. Mich wundert das deshalb, weil er ist ja selber ein Profiboxer. Also er hat ja auch schon Profiboxkämpfe bestritten, und da gehst du ja eigentlich davon aus, dass er eher die klassische Boxerhaltung einnimmt. Aber vielleicht macht er das auch, um gegebenenfalls schneller auf Takedown zu reagieren. Und wie er dann aus dieser tiefen Haltung noch die Punches da rausgeschnellt hat, das war schon sehr cool. Also Runde 1 hat richtig Spaß gemacht, und ab Runde 2 wurde es dann kräftig. Dann hat Dustin Poirier Joe Duffy auf den Boden geholt und dann da ein Ground Pound ausgepackt. Das war sehr schön anzugucken. Ja, das war großartig, und Poirier hat es auch sichtlich genossen. Hat er dann später noch erzählt, er hat sich ja die Nase gebrochen, dass er absichtlich das ganze Blut ins Gesicht von Joe Duffy hat tropfen lassen. Echt, was ein Arsch. Ja, das kannst du laut sagen. Und das war wirklich so ein richtiges Slugfest, und hat auch aus meiner Sicht gezeigt, dass Poirier enorm, das klingt jetzt merkwürdig, aber profitiert hat von dieser Conor McGregor-Niederlage. Ich glaube, dass das wirklich der richtige Arschtritt in dem Moment war und dass der Gewichtsklassenwechsel sich jetzt dann auch bezahlt macht, dass er gemerkt hat, okay, ey, ich muss was verändern. Er ist hochgegangen, er hat vielleicht dann noch härter an sich gearbeitet, und für mich war das der beste Dustin Poirier, den ich bislang in der UFC gesehen habe. Sehr, sehr beeindruckend gegen einen wirklich guten Gegner. Das konnte man, denke ich mal, auch in diesem Kampf immer wieder sehen, dass Joe Duffy ein sehr guter Gegner ist, aber nicht auf dem Niveau, das Poirier in diesem Kampf angesetzt hat. Also das, ja, großartig. Man muss, denke ich mal, bei Joe Duffy definitiv irgendwie an seinen Takedown oder an seiner Takedown-Defense arbeiten. Das war für mich so der Knackpunkt, dass er kaum die Takedowns von Poirier verhindern konnte. Ja, und man muss vielleicht noch sagen, gegen Ende des Kampfes, dritte Runde, gab es noch einen extrem guten Submission-Versuch. Da hat nämlich Duffy auch so eine Triangle-Geschichte angesetzt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, genau. Das war doch dann irgendwie so 10 Sekunden vor Schluss. Und ich glaube, das hat Dustin Poirier dann mehr oder weniger einfach ausgesessen. Ja, das kann man so sagen. Er hat ja auch gesagt, sie war jetzt nicht so bedrohlich, und wenn überhaupt, dann hätte seine Schulter da Probleme gemacht oder so. Aber es hörte sich so an, als ob er damit eigentlich sonst keine großen Probleme gehabt hätte. Ja. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Ne? Obwohl die halt sich so echt die Nase gebrochen haben und richtig alles vollgesuppt haben, dass sie sich nach jeder Runde da Respekt gezollt haben, und am Schluss lagen die beiden sich dann in den Armen. Und das ist so das, wo ich dann immer denke, ja, geiler Sport. Absolut. Es hatte so ein bisschen was von Lawler gegen McDonald. Also einfach so sich unfassbar die Fresse eindreschen, aber glücklich damit sein. Also ja, genau. Ja, das war definitiv schon beachtlich. Die anderen beiden Fight Pass Prelims, hast du die auch gesehen? Nee, habe ich bisher noch nicht gesehen. Michinori Tanaka gegen Joe Soto. Ja, da muss man halt wieder sagen, dass der Joe Soto, also es war auch ein enger Kampf aus meiner Sicht, ja. Joe Soto war jetzt nicht irgendwie klar unterlegen oder so, aber hat mich doch dann am Ende wieder enttäuscht. Also ich habe mir von Joe Soto deutlich mehr erhofft, vor allem nachdem der Kampf gegen TJ Dillashaw ja nicht so einseitig war. Er hat ja mithalten können. Es war ein interessanter Kampf insgesamt. Kann man sich definitiv auch angucken. Starke Submission-Versuche. Es war einfach so ein typischer Kampf eines Japaners, sage ich jetzt mal, der immer sehr aggressiv und auch unorthodox zu Werke geht. Gute Takedowns. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also da würde ich jetzt hier irgendwie eine Geschichte vom Pferd erzählen, aber es ist ein unterhaltsamer Kampf gewesen, kann man sich mal angucken. Und wenn man schon dabei ist, kann man sich auch hier den guten Charlton Westcott gegen Edgar Garcia Kampf angucken, weil es halt schnell vorbei war, muss man ehrlicherweise sagen. Und Charlton Westcott nicht in die Verlegenheit kam, wieder konditionelle Probleme zu bekommen, so wie es ja im Ultimate Fighter Finale damals gegen Elias Teodoru der Fall war. Also auch diesen Kampf kann man sich ruhig nochmal angucken. Überhaupt die Fight Pass Prelim Geschichte war eigentlich ganz unterhaltsam. Also da macht man nichts falsch, wenn man das noch im Nachhinein nachholt. Ja, das war eigentlich UFC 195, ein ganz okayes Event, glaube ich. Also so kann es weitergehen. Ja, bin ich dabei. So. Dann haben wir noch ein paar News, die wir hier thematisieren wollen. Unter anderem stehen ja die World MMA Awards an. Jetzt muss ich mal gucken, wann das genau der Fall sein wird. Peter, hast du es gerade parat? 31. Januar. Oder ja. 5. Februar in Las Vegas. Ja, achso, da findet dann die Veranstaltung statt. Da findet die Veranstaltung statt. So ist es. Genau, bis zum 31. Januar können Leute und Fans auf worldmmaawards.com voten für ihre Favoriten. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier einfach mal durchgehen, die einzelnen Kategorien. Ihr könnt, wie gesagt, auf worldmmaawards.com euch das Ganze angucken und auch voten und dann unsere Tipps so abgeben. Also das habe ich gedacht, das könnten wir hier noch machen. Wir fangen einfach mal an, oder? Genau. Ja. Fighter of the Year, da stehen zur Auswahl Rafael dos Anjos, Max Holloway, Demetrius Johnson, Conor McGregor und Luke Roccoholde. Was meinst denn du hier? Wem würdest du diesen Fighter of the Year-Titel geben? Also ist ja fast schon diskussionslos. Ja, würde ich, also ich hoffe doch, dass ich da genau deine Meinung treffe, aber Conor McGregor ist meiner Meinung nach die Person, die da das Jahr 2015 bestimmt hat. Ja, ich sehe es genauso. Also es gibt für mich da auch gar keine Frage, wer da sonst genannt werden sollte. Also Max Holloway schließe ich komplett aus. Dos Anjos mit Sicherheit beeindruckend, gar keine Frage. Aber McGregor hat diesen Sport fast schon nochmal auf eine neue Ebene gehievt. Also genau. Ja, das steht für die anderen ist es eher so, wir packen die mit auf die Liste, weil wir die cool finden, aber den gewinnen sollte das eigentlich Conor McGregor. Sehe ich auch so. Female Fighter of the Year ist schon interessanter. Tonya Avenger, die Invicta Championess. Ich sag schon wieder Championess. Ich bin immer noch geschädigt von der WWE. Also natürlich Invicta Championess. Sagen wir das nicht. Johanna Jędrzejczyk, Holly Holm, Honda Housie und Angela Lee, die ist, glaube ich, ist sie von ONE FC? Was war denn das nochmal? Ich habe da schon mal was von der gehört. Ja, kannst ja mal schon mal sagen, was glaubst du, wer hier diesen Titel gewinnt? Ich glaube, wenn man das als Fighter of the Year sehen muss, dann kann man, also ich kenne leider die Tonya Avenger nicht und die Angela Lee sagt mir jetzt spontan auch nichts. Angela Lee ist ONE FC Champion. Okay, also ich habe auf jeden Fall von beiden noch nie einen Kampf gesehen. Das mal vorweg. Bei den anderen dreien kann ich bei allen dreien mir vorstellen, dass die den Titel holen. Ich würde ihn persönlich, glaube ich, aktuell der Holly Holm geben. Aber eher, weil sie diesen krassen Knockout da hingelegt hat, mit dem halt niemand gerechnet hat. Und das war so ein Kampf, wo du dir das so richtig, das war nicht so, wie soll ich sagen, so urplötzlich, wie das bei dem Conor McGregor Jose Aldo Kampf war, weißt du, wo es auf einmal, da war es einfach vorbei, sondern bei dem Ronda Rousey Holly Holm Kampf, da konntest du richtig so miterleben, wie da der Champion demontiert wird. Das fand ich schon schwer beeindruckend und ich glaube auch, weil die jetzt aktuell ja alle Titelseiten kürt, würde ich es eher ihr geben. Da es halt nur dieser eine Kampf war, ja, würde ich ihr diesen Titel nicht geben, sondern später einen anderen Titel. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Ich sehe das ja ähnlich, aber ich hoffe, dass die Begründung dafür zumindest so halbwegs plausibel ist. Ja, nee, absolut, kann man gut nachvollziehen. Ron, für mich stehen hier zwei Namen zur Auswahl. Das ist Ian Jacek und Rousey. Rousey kann ich das Ding jetzt nicht mehr geben, weil sie halt diesen Kampf gegen Holly Holm verloren hat. Nicht, dass jetzt ein Fighter of the Year nicht einen Kampf verlieren dürfte, aber ich finde, in dem Jahr, wo er diesen Titel holt, sollte er vielleicht nicht unbedingt einen Kampf verloren haben. Deswegen würde ich Rousey wiederum ausschließen. Mhm. Und dann bleibe ich bei Johanna Jędrzejczyk, weil sie auch für mich wirklich beeindruckende Leistung dieses Jahr gezeigt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Competition ist in dieser Gewichtsklasse auch nicht so groß und so. Ich sehe es aber nicht ganz so. Ich glaube einfach, dass Johanna Jędrzejczyk einfach nochmal auf einem anderen Level kämpft. Also der Kampf gegen Valerie Letourneau, da hat sie gezeigt, dass sie einfach sich so auch durch wirklich eklige, schwere Kämpfe durchfighten kann gegen Jessica Penney. Das war ja auch unfassbar, dieser Kampf gegen Jessica in Berlin. Also großartig. Und als sie den Titel geholt hat, Anfang 2015 im März oder wann das war, gegen Esparza, totale Dominanz. Und deswegen ist sie für mich Female Fighter of the Year. Ja, ja, kann ich auf jeden Fall mitleben, absolut. Breakthrough Fighter of the Year stehen zur Auswahl. Thomas Almeida, Henry Cejudo, Tony Ferguson, auch Johanna Jędrzejczyk. Und Holly Holm. Also, was sagst du? Da würde ich mir wahrscheinlich auch eher einem von den beiden Mädels geben. Also Almeida war natürlich schon beeindruckend, dass er da so die Bantamweight Division einfach mal aufmischt. 100.005-0 oder was sein Rekord ist. ja, er hat halt für mich noch nicht die Creme de la Creme gekämpft. Deswegen, dieser Rekord alleine, der reißt für mich noch nicht raus. Henry Cejudo hat das Problem, dass er in einer Gewichtsklasse kämpft, die irgendwie fast schon tot wirkt, jedenfalls in der UFC. Ich muss es einfach so sagen. Also, die Flyweight Division in der UFC wird so dominiert von Demetrius Johnson, dass darunter auch andere Kämpfe leiden. Aber Cejudo ist definitiv jemand, der vielleicht eher 2016 dann für diesen Breakthrough Fighter of the Year Award in Frage kommen könnte, je nachdem, ob er einen Titelkampf gewinnt gegen Demetrius Johnson. Aber so richtig, eine schöne Sache. Ja, so richtig Breakthrough ist es für mich noch nicht. Tony Ferguson, ja, nehme ich mal mit rein in die engere Wahl. Johanna Jędrzejczyk sowieso. Und Holly Holm, ja, das klingt irgendwie so komisch, weil sie ja eigentlich schon ganz lange eine Kämpferin ist und ganz genau lange kämpft, ob es jetzt Boxen ist oder Kickboxen, UFC, sie ist ja, nicht UFC, MMA, sie ist ja schon so lange dabei, dass dieser Titel irgendwie, da wirkt die für mich fehl am Platze. Und ich müsste mich zwischen Ferguson und Jędrzejczyk entscheiden. Und weil ich ja Johanna diesen anderen Titel schon gegeben habe, würde ich hier Tony Ferguson wählen. Obwohl mein Herz fast schon in Richtung Polen ja klopft. Ja. Ja, also das. Dann, so dann übernehme ich es an der Stelle und dann darfst du den einfach an Tony Ferguson überreichen. Ich überreiche ihn dann an die Johanna. Okay, dann machen wir das so. International Fighter of the Year zur Wahl. Auch hier wieder Joseph Duffy und natürlich Johanna Jędrzejczyk, die überall mit dabei ist. Liam McGeary, Bellator Champion, Conor McGregor und Marat Gafurov, den kenne ich nicht, da muss ich auch mal kurz nachgucken. Aber wobei wir wahrscheinlich gar nicht gucken müssen, wer das ist, denn hier ist relativ klar, wer diese Kategorie für sich entscheiden müsste. Ja, denke ich auch. Also wenn er eh schon für uns Fighter of the Year ist, dann kriegt er das auch den International Fighter of the Year. Außer du willst unbedingt da Diversifikationen noch mit reinbringen. Nee. Aber nee, Conor McGregor. Dieser Marat Gafurov ist aktiv für One Championship, also in Asien, ist ein Russe. 13-0 und hat seine letzten 4 Kämpfe alle via Rear Naked Choke Submission gewonnen. Das ist beeindruckend. Ja, nicht schlecht. Da gucken wir gleich mal, was YouTube davon hergibt. Genau. Fight of the Year. Justin Gaethje gegen Luis Palomino. Den Kampf habe ich nicht gesehen. WSOF. Andrei Arlovski gegen Travis Brown. Hobby Lawler gegen Hoy McDonald. 2 bei UFC 189, Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson und Vitali Bigdash gegen Igor SWIRT. Also diese beiden Fremdorganisationskämpfe, da kann ich nichts zu sagen. Deswegen würde ich mich jetzt auf die drei UFC-Kämpfe konzentrieren. Und ich lasse dir wieder den Vortritt. Was ist für dich? Ja, danke schön. Für mich ist das relativ eindeutig der Robbie Lawler, Rory McDonald-Kampf. Wenn du es ranken müsstest, die anderen beiden dann, Orlovsky und Brown und Cormier gegen Gustafsson? Dann den Nummer zwei, Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson und dann an dritter Stelle den Orlovsky-Brown-Kampf. Unterschreibe ich genauso. Knockout of the Year. Hisaki Kato gegen Joe Schilling. Den Knockout habe ich mir angeguckt. Also kann ich mit einbeziehen in meiner Wertung. Thomas Almeida gegen Brad Pickett. Das dürftest du auch gesehen haben bei UFC 189. Holly Holm, Honda Hausi. Jorge Filho gegen Claudio Cesario. Und Conor McGregor gegen Jose Aldo. Also dann... Ja, lasse ich dir wieder den Vortritt, also aber für mich ist es schon klar. Ich gehe davon aus, dass du den auch an Holly Holm gibst. Ja. Ja, da nehme ich nämlich dieselbe Begründung, wie bei die ich so vorhin bei Female Fighter of the Year gebracht habe. Das war, also natürlich kann man auch sagen, der Conor McGregor Knockout, der war von der Bedeutung her bestimmt auch beeindruckend. Ich glaube, der Thomas Almeida Knockout, der war der schönste mit anzusehen. Der schönste würde ich Kato den Titel geben. Das musst du dir mal angucken auf YouTube. Kato gegen Schilling, das war schon fuck. Also. Sehr gut. Ja, da tue ich das gleich auch noch. Habe ich also noch viel zu gucken gleich. Sehr schön. Aber für mich war tatsächlich der Knockout of the Year, wo ich am wenigsten mit gerechnet habe und der mich dann am beeindruckendsten hat, am meisten beeindruckt hat, war Holly Holm. Das war der einzige Knockout, wo ich wirklich dann da stand und dachte, oh shit. Ich meine, das hat sich schon angedeutet. Ja, also so vom Impact her war natürlich das Aldo-Ding auch so, dass ich dachte, was? Was geht denn jetzt ab? Aber so gefühlt war das halt so undenkbar, dass Holm Ronda Rousey so wegkloppt, dass das für mich der größere Knockout war. Und, und ich weiß nicht, Aldo McGregor, ja, es entscheidet sich für mich zwischen den beiden, aber ich würde Holly Holm hier diesen Titel geben, muss ich sagen, ja. Also ich, was ich vorhin schon meinte, bei dem Conor McGregor, Jose Aldo Kampf war es halt, der hat ja noch nicht begonnen, da war das Thema schon wieder durch. Was war es, 13 Sekunden oder so etwas? Ja, genau. Da fand ich das Holly Holm-Ding halt so geil, weil du halt so miterleben konntest, was da passiert. Und es war einfach so, das kann doch gar nicht sein. Was macht die denn da? Das ist doch Ronda Rousey, die haut doch sonst alles weg. Oder sagen wir mal, die grappelt sonst alles weg. Oder reißt die Arme aus. Und wie das dann so aus dem Nichts heraus und dann vor allem dieser Headkick, also Picture Perfect, war echt, das ist mein Knockout of the Year. Ja, sehe ich genauso. Man kann vielleicht an der Stelle noch sagen, dass heute die News reinkam, dass Holly Holm eine Extension unterzeichnet hat sozusagen, also ihren UFC-Vertrag geupdatet hat und jetzt bessere Konditionen bekommt. Sie lässt sich natürlich diesen Titelgewinn so ein bisschen vergeuden, ist ja auch ihr gutes Recht. Submission of the Year, Ronda Rousey gegen Kat Zingano, da können wir uns alle noch dran erinnern. Marcos Calvao gegen Joe Warren, habe ich nicht gesehen. Fabricio Werdum gegen Cain Velasquez, das dürfte auch bekannt sein. Liam McGeary gegen Tito Ortiz, habe ich auch nicht gesehen. Und Tony Ferguson gegen Edson Barboza. Für mich, klar, Ronda Rousey, das war für mich eine verrückte Submission-Geschichte da, diesen Reverse Armbar oder wie man das benennen sollte, war für mich von den Sachen, die ich gesehen habe, die beeindruckendste Submission, auch in der Kürze der Zeit, wenn man beachtet, dass das ein Titelkampf war und hier wirklich die zwei aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt besten Bantamweight-Frauen aufeinander getroffen sind. Ja, war das für mich Submission of the Year. Werdum gegen Velasquez war mehr schon so eine Aufgabe von Cain Velasquez. Ich meine, Werdum hat natürlich dafür gesorgt, dass Velasquez gebrochen wurde, sage ich jetzt mal. Aber die Submission an und für sich fand ich jetzt nicht so bemerkenswert. Ferguson gegen Barboza war mit Sicherheit auch nochmal großartig, aber ja, hier würde ich Ronda Rousey den Titel geben. Ja, da bleibt mir auch nicht viel anderes zu sagen, als das würde ich genauso machen. Dann kommen wir zum Comeback of the Year. Thiago Alves gegen Jordan Mean hatten wir. Alex Chambers gegen Kaelin Curran. Eddie Alvarez gegen Gilbert Melendez. Da muss ich gerade überlegen, warum, aber ja gut. Patricio Freire gegen Daniel Weichel, habe ich nicht gesehen. Und Vitali Bigdash gegen Igor Swirit, den hatten wir vorhin auch schon den Kampf, habe ich auch nicht gesehen. Und also, beeindruckend fand ich halt Alex Chambers, weil sie war halt komplett weg gegen Kellen Curran und holt da in den letzten Minuten sozusagen der letzten Runde sich hier den Sieg. Thiago Alves war auch nicht schlecht. Ja, ich würde wahrscheinlich Alex Chambers den Titel geben. Boah, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube von denen keinen auf dem Schirm. Also die alles, was nicht in der UFC stattgefunden hat, habe ich eh nicht gesehen. Und die anderen drei, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also ich weiß, dass ich beeindruckt war, also davon gab es ja glücklicherweise eine Handvoll Kämpfe diesmal oder dieses Jahr, wo du richtig gesehen hast, der eine dominiert das Ding und am Schluss gibt es dann doch noch irgendwie ein Comeback. Aber ich kann mich jetzt an keinen erinnern, dass ich da irgendwie eine qualifizierte Aussage machen könnte. Na, das Ding ist, bei diesem Alvarez, Alvarez gegen Gilbert Melendez Kampf, da hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass das jetzt so ein extremes Comeback war. Ich meine, klar, es war schon so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Eddie Alvarez eigentlich zu Beginn Probleme hatte, aber war das nicht so, dass der Melendez immer müder geworden ist und dass es dann eine sehr, sehr enge Split-Decision gab? Also ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Deswegen, ja, gut, so. Ja, lass mal einen weitergehen. Ja, Upset of the Year. Mensch, das wird ja spannend. Rafael Dos Anjos gegen Anthony Pettis, also Dos Anjos. Marina Moroz gegen Joanne Calderwood. Ja, kann man eigentlich auch mit reinnehmen, aber ist dann, ja. Fabrizio Verdum gegen Cain Velasquez. Uriah Hall gegen Gegard Mousasi. Holly Holm gegen Ronda Rousey. Ja, also Holly Holm, kann ich schon mal sagen. Ja, ja. Ist relativ einfach. Also ja. Auch wieder dieselbe Begründung, die wir vorher wahrscheinlich getätigt haben. Einfach Holly Holm. Ja, einfach. Ja, Marina Moroz war überraschend, weil Joanne Calderwood klare Favoritin war, gar keine Frage. Dos Anjos gegen Pettis, auch das war überraschend, aber ja, nichts toppt dieses Holm-Ding gegen Rousey. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Coach of the Year, Rafael Cordeiro, das ist der Kings MMA-Vogel. John Kavanagh, SBG, also Conor McGregors Coach. Rafael Mendes ist der Coach von Daniel Cormier. Und Cain Velasquez, Luke Rockhold, ihr wisst das. Mike Winklejohn, natürlich bekannt. Und Fahad Sahabi ist natürlich auch bekannt vom TriStar Gym. Das ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Rafael Cordeiro hat natürlich schon mit Kings MMA also extrem gute die Kämpfer extrem gut weiterentwickelt, wenn man so einen Verdum sieht und auch einen Dos Anjos. Das ist schon beeindruckend, was aus diesen Submission-Spezialisten mittlerweile geworden ist. Finde ich schon stark. Kavanagh, ich weiß nicht. Kavanagh hat halt seinen Conor McGregor. Und dann, also ist halt ja, genau, das ist, ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, warum gibst du einem Coach diesen Titel? Ist es, weil der den einen beeindruckenden Kämpfer hat? Ist es, weil der die erfolgreichsten Kämpfer hatte oder weil er das kompletteste Team hat? Oder warum würdest du einen Coach auszeichnen? Also die Vielfalt, also wenn du viele Kämpfer hast, die du auf ein gewisses Niveau geführt hast, ja, also nicht nur die du trainierst, die auf einem gewissen Niveau sind, sondern wo du wirklich merkst, hier hat der Coach dem Kämpfer was gebracht, ihn weiterentwickelt und besser gemacht. Mhm. Und das kannst du natürlich, man kann natürlich sagen, okay, Kavanagh hat McGregor zu dem gemacht, was er heute ist. Man kann aber auch die Ronda Rousey Edmund Tavarian Geschichte anführen und sagen, das ist halt dieser eine Kämpfer, der so großartig ist, dass er mehr oder weniger gar nicht gecoacht werden muss und der Coach mehr vom Kämpfer profitiert als andersrum. Ja, absolut. Ich glaube, am Schluss wird es wahrscheinlich trotzdem darauf hinauslaufen, dass ich es entweder dem Trainer von Conor McGregor oder dem Trainer von Holly Holm geben würde. Ah, weil ich schwanke zwischen Rafael Cordeiro und Rafael Mendes, wenn ich ehrlich sein soll. Und würde tendenziell eher zu Cordeiro tippen, weil bei Mendes, der hat zwar zwei Champions in diesem Jahr hervorgebracht, aber seinen eigentlichen Champion oder seinem ersten Champion zu Beginn von 2015, Cain Velasquez, es nicht beibringen können, dass es vielleicht sinnvoll wäre, einfach schon vorher nach Mexiko zu reisen und diesen Höhenunterschied irgendwie schon im Training mit einzubeziehen. Also da würde ich ihm halt so einen kleinen Punkt abziehen, sage ich jetzt mal. Und würde den Titel an Cordero geben. Okay, dann übernehme ich das für John Kavanagh. Also gut. Einfach, weil ich glaube, dass Mike Winklejohn diesen Titel schon so oft bekommen hat. Das aber ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der den schon regelmäßig einkassiert hat. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich weiß es jetzt auch nicht, wie die früheren Titelträger hießen. Wir könnten es jetzt nachgoogeln, aber das würde jetzt, denke ich mal, unnötig Zeit in Anspruch nehmen. Trainer of the Year, also damit wird dann halt so nochmal das, ihr werdet es jetzt gleich kapieren, wenn ich die Namen nenne, also da werden jetzt halt nochmal Trainer in ihren speziellen Positionen sozusagen nominiert. Jake Bonacci, SNG. Mhm. Was heißt das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Mike Dolce kennt man natürlich. Nutrition, sprich, das ist hier der Ernährungsberater der Stars. Brian Harris, S&G. Ist das Striking and Condition, SNC. Oder? SNC. Kann das sein? Strange and, ja, natürlich. Striking and Condition. Condition, ja, nicht Strange. Ach, Strength, genau. Ja. Genau. George Lockhart, Nutrition und Ido Portal ist auch, also eigentlich ein Movement Coach, muss man sagen. Das ist ja gerade so das Thema. Wir brauchen alle Movement-Coaches. Mhm. Da gibt es ja auch, der eine sagt, das ist Bullshit, der andere sagt, das ist super. Ich weiß, also hier tue ich mich enorm schwer mit Trainer of the Year, weil ich eigentlich keinen dieser Trainer richtig beurteilen kann. Bin ja. ich ganz ehrlich. Also ich kann jetzt ja natürlich so Namen nennen, die man halt in den letzten Monaten noch regelmäßig hört. Mike Dolce, Ido Portal und auch George Lockhart hört man immer mal wieder. Aber das ist... Also ich möchte hier gar keinen Namen nennen, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie entscheidend der Unterschied ist, wenn ich mit einem Mike Dolce zusammenarbeite oder mit einem anderen Nutrition Coach. Deswegen, genau. Und gerade bei Mike Dolce habe ich auch immer das Gefühl, der ist wahrscheinlich der bekannteste Name von denen, die du gerade vorgelesen hast, aber der steht ja auch regelmäßig in Kritik. Und von daher, ich tue mir da auch extrem schwer, da irgendwas Klassifiziertes sagen zu können. Der vermarktet sich halt grandios. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, und er hat halt auch Erfolg. Alle seine Kämpfer haben bislang das Gewicht geschafft. Von daher spricht der Erfolg für ihn, muss man am Ende sagen. Das ist sein Job, dass die Jungs da vernünftig auf die Waage stehen können und am Tag danach auch noch einen guten Kampf zeigen können. Genau, du hörst diesen Namen Mike Dolce regelmäßig dann, wenn ein Kämpfer das Gewicht nicht geschafft hat und vorher mit Mike Dolce zusammengearbeitet hat, jetzt aber nicht mehr. Ja, das stimmt. Gym of the Year. AKA American Kickboxing Academy, Black Zillions, Jackson Winklejohn, Kings MMA und SBG Ireland, also Gym of the Year. Ja, da ist auch wieder die Frage, zählen die Titel, zählen die Anzahl an Kämpfer, die in der UFC sind, kann man auch so und so sehen. Die Black Zillions kann man mit Sicherheit mit einbeziehen, weil die nach einer schwierigen Zeit zurückgekommen sind, wenn man das so sagen will, und jetzt Erfolge feiern. Aber, Also ich glaube, ich würde es Jackson Winklejohn geben, aus der Begründung heraus, dass so viele Kämpfer in Titelkämpfen standen. Die haben so viele bekannte Kämpfer, die relativ weit oben sind. Ja. Und dann noch John Jones in der Hinterhand, der dann, gut, das zählt jetzt wahrscheinlich nicht für 2000, doch Anfang 2015 war er ja auch noch aktiv. Also die, von denen siehst du immer einen Kämpfer relativ weit oben. Ich würde den Titel hier an AKA geben. Und der Grund ist bei mir folgender. Es könnte gut sein, ich meine, das ist jetzt natürlich so, es könnte sein und hätte, wäre, wenn. Und wenn meine Oma vier Räder hätte, dann wäre sie ein Auto. Aber der Grund ist halt, wenn du jetzt so guckst, welche Leute bei AKA aktuell trainieren. Du hast zwei Champions. Es ist gut möglich, dass du mit Cain Velasquez wieder einen dritten Champion hast. Und mit Khabib Nurmagomedov steht eigentlich schon der vierte mögliche Champion parat. Und das ist so eine Dominanz, die ich hier würdigen möchte, und deswegen ist für mich AKA Gym of the Year, auch mit dem Punkt, dass Daniel Cormier als Wrestling-Coach einem Luke Rockhold so viel mitgegeben hat, und das sieht man einfach, wenn man sich Strikeforce-Kämpfer anguckt von Luke Rockhold und jetzt sich zum Beispiel den Kampf gegen Chris Weidman anschaut, merkst du, wie enorm besser dieser Typ auch im Wrestling geworden ist. Ja, und einfach der Grund, dass du im Endeffekt hier zwei Champion hast, plus nochmal zwei Kronprinzen, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen glaube ich, würde ich AKA diesen Gym of the Year Titel geben. Ja, kann ich auch nicht gegen argumentieren. Also von daher würde ich auch akzeptieren, wenn die das holen am Schluss. Referee of the Year, Herb Dean, Mark Goddard, John McCarthy, Dan Magliata und Mario Yamasaki, wie hier die Jungs nominiert werden, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach sagen, Mark Goddard würde ich diesen Titel geben, weil ich finde, das ist so der Typ, der bei mir die positivsten Eindrücke hinterlassen hat, oft gut reagiert hat, wenn Leute den Käfig oder in den Käfig fassen. Das sind ja so die Hauptpunkte, mit offenen Fingern oder mit ausgestreckten Fingern kämpfen. Überhaupt, wie er auch schwierige Situationen meistert, ist er, auch Herb Dean natürlich, gar keine Frage. Aber Goddard dann noch fast ein bisschen mehr derjenige, der mich da nachhaltig beeindruckt hat. Herb Dean, kann ich mal ganz kurz was dazu sagen, finde ich auch sehr, sehr gut, aber er ist manchmal sehr unterschiedlich bei Entscheidungen. Also er bricht manchmal Kämpfe ab, wo man sagt, okay, das war zum richtigen Zeitpunkt und zum Schutze des Kämpfers entschieden, also frühzeitig vielleicht, würde der ein oder andere sagen, ein Kämpfer aus dem Kampf genommen, gerade bei Ground and Pound oder so. Und andererseits lässt er dann manchmal auch Sachen sehr, sehr lang laufen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er ja zum Beispiel den Kampf zwischen Whiteman und Rockhold geleitet. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, das war eigentlich Schluss in der dritten Runde und da hätte er eigentlich einschreiten müssen. Ja, also das wollte ich nur noch mal mit aufgreifen, aber für mich Referee of the Year, Mark Goddard, aber mehr oder weniger so aus dem Arsch raus. Mhm. Ja, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Aber am Schluss würde ich den Titel eher dem Mario Yamasaki geben, weil er immer dieses wunderschöne Herzchenzeichen in die Kamera hält, bevor der Kampf anfängt. Weil du so ein positiver Mensch bist. Ja, das ist auch, ich finde, das ist echt die beste Aussage, die ich bisher getätigt habe. Gut. Und allein dafür, ich muss gleich mal beim Dana anrufen. Oder nee, der hat da wahrscheinlich gar nichts mehr zu melden. Ne? Der hat da nichts mehr zu melden. Er ist, glaube ich, nur dafür zuständig, dass Steve Masagati keine UFC-Kämpfe mehr leiten darf. Ja, genau. Ja, dann schicke ich zumindest gleich einen Tweet los, dass ich Mario Yamasaki den Titel geben möchte. Ringcard Girl of the Year ist natürlich ein Quatschtitel. Müsste eigentlich heißen Woodfuck. Jenny Andrade, Carly Baker, Ariane Celeste, Brittany Palmer, Mercedes Terrell, ich glaube Mercedes Terrell ist von Bellator, habe ich noch nie gesehen, jedenfalls nicht so nachhaltig. Brittany Palmer, das wird mittlerweile einfach zu albern mit den Titten, also das sieht ja so bescheuert aus mittlerweile, das sieht wirklich aus wie so ein Plastebrust, also das geht gar nicht. Ariane Celeste sieht immer mehr aus wie so eine komische alte Frau, also da ist der Verfall schon zu weit vorangeschritten und sie hat es noch nicht kapiert. Jenny Andrade, ganz niedlich, aber diese Friese da, also das geht nicht. Carly Baker. Für mich immer noch unangefochten Brittany Palmer, auch trotz Plastik. Plastebrust, also das geht. Ja, ich guck da ja nicht so, ich guck ja mehr ins Gesicht, weißt du, ich bin ja so ein Tasch. Ja, ich hätte jetzt drauf gewartet, dass du sagst, du guckst mehr auf die inneren Werte. Aber ja, gut, genau, wenigstens guck auf das Gesicht. Ja, aber ich glaube, das ist auch eher ein Titel, den man nicht ernst nehmen muss. Ja, das ist so ein Quatsch. Also so einen Titel würde ich niemals mit reinnehmen, wenn ich ernstzunehmende Awards vergeben wollen würde. Also das ist ja Leading Man, Scott Coker, Victor Kui, sag jetzt mal zu dem, hoffentlich heißt er so, Lorenzo Fertitta, Ray Sefo und Dana White. Scott Coker ist der Präsident von Bellator und hat das Ding ja von Björn Rapney übernommen. Ja, ich kann das nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin, einschätzen, wie gut da die Arbeit ist, die er leistet. Ich glaube, das kann man auch erst in ein paar Jahren so richtig bewerten. Aktuell wirkt das manchmal fast schon albern, wenn man ehrlich sein soll, was man da so sieht. Ja, die haben ganz schön Freakshows wieder ausgepackt, ne? Also alte Menschen gegeneinander kämpfen und irgendwie ehemalige Größen wieder ausgegraben und so weiter. Ich meine, wenn es der Organisation hilft, ich bin ja froh und dankbar darüber, wenn es weitere Organisationen neben der UFC gibt, die man gerne guckt. Aber irgendwie noch hat's mich nicht gereizt, dass ich irgendwie da umschwenken würde. Nee, ich auch nicht. Also das ist mir alles zu albern, wenn ich ehrlich sein soll, was die da so zeigen. Also ich weiß nicht. Nee, bin nicht so richtig Fan davon. Dana White und Lorenzo Fertitta sind natürlich klar. Dann hast du noch diesen Ray Sefo, ist der von WSOF oder so? Ich weiß es jetzt gar nicht. Mhm. Ich glaube, das ist der Präsident von WSOF. Aber das merkst du, also scheint nicht allzu viel Eindruck bei mir hinterlassen zu haben als Leading Man. Nimmst du halt Dana White, kannst auch Lorenzo Fertitta sagen, ist halt auch so ein Ding. du musst die erfolgreichste Organisation eigentlich nehmen. Die UFC schafft es immer wieder, da ganz oben dabei zu sein. Die anderen kommen nicht ran. Die haben den besten Gameplan, sag ich mal, im Business. Und Dana White ist einfach irgendwie eine coole Sau. Deswegen sage ich Dana White so. Ja, ich glaube, da geht es uns relativ ähnlich. Das wird sich dann ja auch beim nächsten Award auch wieder herausstellen. Dafür gucken wir einfach am liebsten UFC. Ja. Und die anderen sind halt eher so, ne, oder? Ja. Best Promotion. Nächster Award ist dann Best Promotion. Ich kann zu den anderen nichts sagen. Ich gucke mir das nicht an. Ich gucke halt nur UFC. Ich gucke, wenn ich mal was mitbekomme, gucke ich was nach. Ja, aber das ist so selten. Und die UFC bietet ja wirklich so viel und so viele Kämpfe. Also ich gucke wirklich dann UFC Invicta und dann hört es also wirklich schon auf. Von daher Best Promotion UFC. Ja, relativ einfach. Personality of the Year. Jetzt wird es wieder ein bisschen albern. John Anik, Joe Rogan, Buzz Rutten, Brandon Sharp, Bruce Buffer. Dein Kumpel, ne? Alter. Dein Kumpel Brandon. Nochmal der Titel. Personality of the Year. Brandon Sharp. Es ist, also wirklich, kann diesen Titel nicht ernst nehmen. Was bedeutet eigentlich Personality of the Year? Persönlichkeit des Jahres. Was soll das jetzt hier genau bedeuten? Wäre nicht der, also meinen die damit den besten Repräsentanten für MMA außerhalb des Sportes? Oder wie soll ich das? Das ist ein Titel, da kann ich nicht, den Namen, den ich am häufigsten höre, oder ist, das hat ja auch nichts mit den Leistungen als Kommentator zu tun oder so. Es ist ja mehr das Geschehen abseits von MMA gemeint, vermute ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da können wir auch relativ einfach durchjuckeln, ne? Weil das interessiert ja echt, ja, genau. Ich sehe das auch so. Und dann danach wird es halt. Was soll ich denn da großartig zu sagen? Ja, ich glaube, Bruce Buffer, der labert halt in seinem Podcast ständig davon, wie viele Tussis er bügelt. Also das ist auch schon albern, wenn der Opa da erzählt, wie er die ganzen 20-Jährigen abschleppt. Natürlich spricht da auch so ein bisschen Neid aus mir, ist gar keine Frage. Buzz Rutten findet bei mir nicht statt. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich ihn nicht regelmäßig im Fernsehen sehen kann, wie viele andere. John Anik, das ist mir zu aufgesetzt. Genauso stelle ich mir irgendwie so einen amerikanischen Sportkommentator vor. Deswegen macht er seinen Job ganz okay, aber so als Personality ist mir der Typ völlig egal. Mhm. Deswegen sage ich also ja Rogan. Ja. Genau, ich sehe das auch so und ich glaube auch, dass dieser Award an der Stelle, also diese Kategorie, die juckt mich halt auch nicht so richtig. Wer ist eigentlich dieser Brandon Sharp? Achso, dem wollte ich eigentlich den Titel geben, ne? Und dann persönlich überreichen kommen. Beende ich aber sofort den Podcast hier. Analyst of the Year. Michael Bisping, Daniel Cormier, Dominic Cruz, Jael Sonnen, Brian Stann. Ja, für mich entscheidet sich zwischen Cruz und Stann. Da muss ich noch kurz überlegen, hast du schon entschieden? Ich würde es Cruz geben, weil ich finde den sympathisch und die Art und Weise, wie der spricht und worauf der so die Schwerpunkte legt, wenn er denn über die Kämpfe spricht, das ist für mich am sympathischsten, das finde ich großartig, das gucke ich gerne. Da ich mich nicht entscheiden kann, gebe ich Brian Stann diesen Titel, einfach damit wir zwei genannt haben. Ja, aber sehr schön. Für mich wären beide okay, Cruz und Stann. Best MMA Programming, jetzt ist natürlich für uns schwierig, da alles gesehen zu haben, aber obwohl, wir haben, denke ich mal, von allem schon mal gehört. Bellator Uncut, okay, da fängt schon an, habe ich nie von gehört. Fighter and the Kid, MMA Hour, Ultimate Fighter, UFC Embedded. Peter? Also ich finde am spannendsten tatsächlich UFC Embedded. Die versuche ich immer regelmäßig zu gucken. The Fighter and the Kid ist ja mehr hier Podcast. Kenn ich von. Kenne ich nicht. Okay, genau. Ist unbekannt. Von einem coolen Comedian und einem alternden Kämpfer. Und so einem komischen Bubblekopf da. Ich hasse diesen Brandon Sharp. Himmel, hasse ich diesen Typen. Aber Brian Callen finde ich cool. Ja, Brian Callen, der gefällt mir auch immer richtig gut. Ich sehe das zwar nicht so eng wie du mit dem Brandon Sharp, aber nichtsdestotrotz halte ich The Fighter and the Kid nicht für Best MMA Programming. Pass auf, das Problem für mich bei Brandon Sharp, um das mal zu sagen, ist, wenn du hörst ja auch Rogans Podcast. Ja, gerne. Und so, und dann hörst du ja bestimmt auch die Fight Companion-Geschichte. Ja, auch gerne. Und da fällt einem jedes Mal auf, dass Brandon Sharp jeden Joe Rogan Podcast hört und genau die Sachen, die Joe Rogan in seinen Podcasts anführt, muss gar nicht mit Fighting zu tun haben, kann alles Mögliche sein, wiederholt er in seinen Worten und findet dann immer bei Joe Rogan irgendwie so einen Abnehmer, der dann sagt, Mensch, ja genau, bist ja genauso drauf wie ich, du bist ja, dabei labert er dem immer exakt all das nach, was du in den zurückliegenden 6-7 Podcasts gehört hast. Genau das labert er. Und ab und zu bringt er mal irgendeinen relativ hirnlosen Spruch und dann fängt Joe Rogan an, wie so ein kleines Mädchen zu lachen, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und dann denkt er, sag mal, du bist immer so lustig. Und dann sind so Sachen wie sein Scrooge McDuck oder was er da immer sagt, also Dagobert Duck, da denke ich immer so, ja, fand ich auch in der 4. Klasse wahnsinnig passend, um jemanden Reichen zu beschreiben. Ja. Der Typ, ja, das ist, war ein halbes Mal witzig, ne? Und dann, ja, dann hat sich das Thema erledigt. Nichts an diesem Typen, also ist irgendwie brillant oder sonst irgendwas. Er profitiert so, aus meiner Sicht, so sehr von Brian Callen. Das ist, Brian Callen ist das Genie hinter dieser ganzen Geschichte eigentlich. Und Brian Callen könnte wahrscheinlich mit einem Haufen Kacke da sitzen und es wäre unterhaltsam. Und ich habe vor anderthalb Jahren, als ich noch The Fighter and the Kid gehört habe, dann Folgen gehört mit Brendan Sharp und Brian Callen war nicht da. Die waren unerträglich, unerträglich. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, warum soll ich diesen Podcast hören, nur weil ich Brian Callen cool finde und den anderen Typen auf den Tod nicht abkann, dann habe ich halt entabonniert. Und ich mag diesen Brendan Sharp nicht, ich kann dir gar nicht richtig sagen, warum, ich finde den Typen gewinnt nicht. Okay, nee, nehme ich so hin. Ich finde, um das kurz aus meiner Seite, meine Meinung dazu zu äußern, ich kann, was ich an ihm nicht leiden kann, ist dieses Uramerikanische, dieses erst ich und alle weitergehenden Denkanstöße sind erstmal irrelevant. Und das präsentiert er meiner Meinung nach so volle Kanne, dass ich ihn auch unwahrscheinlich gerne nicht gucke. Ja, und man muss ja auch sagen, es ist so einer der unerfolgreichsten Menschen, die denken, dass sie erfolgreich wären. Denn er hat ja nicht... immer fast erfolgreich. Ja, ne? Genau. Er war immer nur fast erfolgreich, aber denkt immer, er wäre erfolgreich. Also, er hat es halt nicht in die NFL geschafft, jedenfalls nicht merkbar. Er hat es in der UFC nicht geschafft, aber er hat immer so die Art, einem mitzuteilen, dass er ja da dabei war. Aber er war halt auch nur da. Ja, er hat... Und das jetzt gleich zu sagen, natürlich, er hat definitiv sportlich viel mehr erreicht als wir und als ich oder sonst wer, aber darum geht's ja nicht. Es ist halt einfach so ein Typ, der immer kurz davor war, irgendwie mal gut zu werden. Und ähnlich sehe ich es beim Podcasten. Also es ist jetzt nicht so, dass er eine Katastrophe ist, aber er hat halt das Glück, dass er die wirklich Koryphäen in den USA, was Podcasting angeht, an seiner Seite hat. Also ich denke mal, mit so einem Joe Rogan regelmäßig zu senden, allein das sorgt dafür, dass dein Podcast von heute auf morgen 5-6-stellige Downloadzahlen hat. Und, ja, stimmt. Egal, ich möchte ja da gar nicht viel rumhaten. Einfach weglassen, den Typen. Wo waren wir stehen geblieben? Best MMA Programming. An der dritten Stelle ist dann The MMA Hour. Ertrage ich und auch das, nicht. Das, ja, aber das ist, glaube ich, eine der MMA-Infosendungen überhaupt, oder? Also ja, das ist. Wir brauchen nicht darüber reden, dass Ariel Helwani perfekte Interviews führen kann. Aber dieser Typ ist mir so schleimig und das ist so ein widerlicher Schleimbolzen. Also, wenn du kennst ja bestimmt das auch, es ist irgendwie so eine Fight Night in, weiß ich nicht, Australien, die relativ langweilig war, obwohl die australischen Fight Nights waren jetzt gut, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Es gab eine Fight Night, die wieder irgendwie tierisch langweilig war und es gab vielleicht 3-4 Kämpfe, die überhaupt ansatzweise beredenswert wären. Und dann fängt halt jede MMA-Hour an mit, wow, tolle, großartige Kämpfe gesehen dieses Wochenende. Jeder Kämpfer, den er interviewt, ist ein toller, super Typ, er freut sich und er ist so stolz, dass er ihn, dieses Rumgeschleime und dann trotzdem so von hinten durch die Tür versucht er dann immer wieder so Themen anzusprechen und so Sachen rauszukitzeln, wo ich mir manchmal denke, bei manchen Kämpfern, du hast echt schon zu häufig eine auf die Mütze bekommen, dass du jetzt hier diesen hinterhältigen Scheißtrick von Ariel Helwani nicht kapierst. Ich mag diesen Typen menschlich gesehen nicht, finde aber seine Leistung als Journalist unfassbar gut. Und für mich ist das ja dann letzten Endes wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund zu sagen, später gibt's ja auch die Kategorie Journalist of the Year, er kitzelt halt genau dann oft die, oder er sorgt halt für die Schlagzeilen, oder ganz oft für die Schlagzeilen, ja, die diesen Sport umgeben. Genau. Es gab, glaube ich, dieses Jahr kein mehr thematisiertes Interview als das Ding mit John Jones, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, das Interview hätte ja fast jeder führen können, aber, weil John Jones latscht halt rum und erzählt, aber es sind halt dann doch die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt, das muss man anerkennen. Menschlich gesehen finde ich den Typen aber kacke. Ja, er scheint ja aber auch Ansprechpartner Nummer 1 zu sein, der Kämpfer. Ne? Irgendwie so richtig leiden, also gerade irgendwie aus der Führungsriege der UFC kriegst du ja regelmäßig mit, dass sie den gerne absägen würden. Oder zumindest machst du den Eindruck. Das glaube ich eben nicht. Weil aber es wird schon hart geschimpft über den. Ich glaube, das ist ein Spiel. Ich glaube, ich sag dir warum. Die UFC hat es ja selber in der Hand. Sie müssten ihn ja einfach nicht mehr akkreditieren. Und ja, das haben sie ja bei Sherdog gemacht. Also das heißt, sie scheuen ja nicht davor, große Namen nicht mehr einzuladen. Also dann hätten sie das Problem nicht mehr. Ich glaube, dass die UFC das so ein bisschen, das ist so ein privates Spielchen zwischen Dana White und Errol Hirvani. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass die UFC würde das auch Fox nicht durchgehen lassen, dass er da regelmäßig in Erscheinung tritt. Ich glaube, dass die UFC da schon sagen würde, dieser Typ ist uns ein Dorn im Auge, könnte da nicht jemand anderen nehmen. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, die UFC ist schon ganz zufrieden mit seiner Arbeit. Ja, also was du vorhin schon meintest, ich denke auch, dass er einfach der beste Journalist ist und auch immer Ansprechpartner Nummer 1 von den Kämpfern selber. Du merkst ja regelmäßig, wenn die irgendwie was präsentieren wollen, dann kommen die in die MMA Hour und lassen sich da einblenden. Also dieses Gefühl habe ich schon. Ja, er ist halt, genau, er ist halt das Aushängeschild, was Journalist oder Journalismus insgesamt angeht in Sachen MMA. Und es gibt aus meiner Sicht ja auch immer nur zwei Seiten, die für die wirklichen Schlagzeilen sorgen. Das ist MMA Fighting und MMA Junkie. Bei den meisten anderen habe ich das Gefühl, dass halt alles übernommen wird, abgeschrieben wird. Natürlich gibt's hier und da auch mal wieder irgendeinen Artikel, der woanders zuerst aufpoppt. Aber man kann sicher sagen, wenn du entweder MMA Fighting oder MMA Junkie folgst, verpasst du nichts. Und das ist bei den anderen allen nicht so. Und Hirvani ist dann nochmal so der König des Ganzen. Ob man den jetzt wie ich nicht mag, ist das eine. Aber einfach von der Arbeit her ist er, ja, das Aushängeschild in Sachen Journalismus, MMA. Aber wir waren, glaube ich, bei Programming. Genau, bei Programming, also die MMA Hour an dritter Stelle, an vierter Stelle The Ultimate Fighter. Ich glaube, das hat sich ein bisschen erledigt und überholt, obwohl jetzt ja die Staffel mit Conor McGregor und Uriah Faber anscheinend ja relativ gut war. Die ersten drei Folgen habe ich gesehen und das ist das erste Mal, dass ich das tatsächlich ganze Folgen am Stück geguckt habe. Aber nichtsdestotrotz, ich würde da an der Stelle UFC Embedded den Award überreichen wollen. Würde ich auch so machen. Ich mag Ultimate Fighter immer noch. Also ich gucke es mir eigentlich immer noch gerne an. Ja, und die anderen drei, das ist mir scheißegal. Ja, ist so. Also ich habe früher regelmäßig MMA Hour gehört, habe ich auch dann abgesetzt, sage ich jetzt mal, weil ich mir gedacht habe, hey, warum sollst du das hören? Du magst den Typen nicht, lass es halt. Also sich da immer hinsetzen und sich dann so zu denken beim Anhören, oh, was für eine schleimische Sau. Guckt man es halt nicht mehr an. Das ist ja völlig lächerlich, sich da hinzusetzen und dann am besten noch auf Twitter ständig gegen den zu haten. Also das finde ich ja immer wahnsinnig lustig, wenn dann immer wieder dieselben Leute gegen Ariel Helwani auf Twitter rumhaten. Dann denke ich mir, warum hörst du das denn dann an? Dann lass es doch einfach und fertig. Also. Genau. MMA, ich habe den, hab den auch früher viel und häufig gehört, aber mir ist es, der hat ja, das sind immer, obwohl es die MMA Hour ist, sind es, glaube ich, immer eher 3 oder 4 Stunden. Das ist mir auch zu lange. Und ja, dann geht es mir da genauso wie dir. Dann hast du noch irgendwelche Fighter dabei, die zu oft auf den Kopf gekriegt haben oder die aus irgendeiner Ecke der Welt kommen, wo die halt ein ganz gebrochenes Englisch sprechen und dann wird's halt irgendwann kritisch und dann muss ich mir das auch nicht anhören. Ich würde es mir eher anhören, wenn es zweigeteilt wäre. Natürlich könnte ich mir das selber zweiteilen, ist schon klar, aber wenn es Montag eine MMA-Hour gäbe und zum Beispiel Donnerstag und jeweils 2 Stunden, dann würde ich es eher abonnieren, als wie dieser Riesenklotz da mit einmal. Das ist, wie gesagt, ich könnte natürlich Pause drücken und dann, aber das ist nicht mein Hörverhalten. Von daher habe ich es rausgeschmissen. Ja. Media Source of the Year stehen zur Auswahl UFC Tonight, MMA Fighting, MMA Junkie, Inside MMA und Sherdog. Was ist deine Für mich, ich glaube, ich gucke am liebsten auf Sherdog. Das ist für mich, auch wenn ich da immer das Gefühl habe, dass das gerade die Internetpräsenz von denen ist nicht unbedingt benutzerfreundlich. Oder aber so stehen geblieben, so vom User Interface. Ne? Ja, aber ansonsten, das ist für mich der Punkt, wo ich am ehesten hingehe. Für mich ist es MMA Fighting, ist für mich am übersichtlichsten und die schreiben zwar auch viel ab von anderen Seiten, gar keine Frage, Aber es hat sich bei mir so eingebürgert, zuerst bei MMA Fighting zu gucken, dann MMA Junkie, und für detaillierte Informationen über Kämpfer und so nutze ich meistens Sherdog, UFC Tonight und Inside MMA finden bei mir überhaupt nicht statt. Ja. Geht mir genauso. Journalist of the Year haben wir gerade eben ja schon so ein bisschen angesprochen. Brand Brockhaus, ist das der Typ, der die Vitor Belfort-Geschichte gedroppt hat? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ben Fawkes, Ariel Helwani, Jack Mindenhall und Brett Okamoto. Also ich habe mich da ja gerade eben schon festgelegt. Ich muss Helwani nehmen, weil er journalistisch gesehen für mich halt der ist, der die Schlagzeilen raushaut. Genau, also ich kenne auch von diesen fünf, ich kenne nur noch einen weiteren Namen. Ich meine, vielleicht Ben Fawkes schon mal gehört zu haben. Also Chuck Mindenhall habe ich noch gehört und dann, das war's dann auch. Weißt du? Und dann ist es für mich auch noch jemand, den man schon mal gehört haben kann. Ben Fawkes ist halt von MMA Junkie bekannt. Also von daher für mich auch ganz klar Ariel Helwani. Best MMA Clothing und Equipment Brand. Ja, Reebok doch, oder? Reebok fehlt überraschenderweise. Bad Boy Everlast, Hayabusa, Torque und Venom. Das ist halt, ist es jetzt, für uns wäre es jetzt eine stylische Frage, sage ich jetzt mal. Und eigentlich, das können ja fast nur Kämpfer entscheiden, weil die müssen die Sachen tragen, die müssen mit den Sachen kämpfen. Deswegen auch hier möchte ich mich überhaupt nicht festlegen, weil so eine optische Geschichte da, die fange ich jetzt gar nicht erst an, was mir da besser gefällt. Ja, müssen die Kämpfer selber entscheiden. Also geht mir genauso, wobei ich sagen muss, ich glaube, die meisten T-Shirts habe ich von Bad Boy, 2 glaube ich. Und ich habe aber tatsächlich Handschuhe von Everlast und auch Venom-Handschuhe. Ist das richtig? Nee, Phantom-Handschuhe sind das. Könnte ich tatsächlich nur sagen, Everlast-Handschuhe habe ich. Gut, also ich habe die meisten T-Shirts, die ich so habe, habe ich mir beim H&M geholt und Handschuhe von C&A. Aber beide sind nicht vertreten, überraschenderweise. Komisch, ne? Ja. Noch ganz kurz ein paar News, die es vielleicht zu erwähnen gilt. Donald Cerrone geht ins Welterweight, wird am 21.02. bei der Fight Night in Pittsburgh auf Tim Means treffen. Das ist natürlich dann gleich mal so ein richtiger Gradmesser, Tim Means. Finde ich interessant, dass Cerrone diesen Weg geht, macht aber auch Sinn, denn ich denke mal, in der Lightweight Division ist für ihn nichts mehr zu holen und vielleicht ist das der richtige Schritt, das extrem harte Weightcutten zu lassen und sich in der Welterweight Division zu probieren. Was sagst du dazu? Donald Cerrone gehört zu den Kämpfern, die ich eigentlich am liebsten gucke. Den finde ich total super. Ich hoffe einfach nur, dass er erfolgreich ist. Ich fand das schade, dass er den Rafael Dos Anjos nicht besiegen konnte. Dann hätten wir dies nicht über das Thema sprechen müssen, wenn es anders gekommen wäre. Aber ich denke auch, dass da eine Veränderung stattfinden muss, ist, denke ich, klar. Tim Means ist, wie du schon gesagt hast, ist bestimmt direkt erstmal eine knackige Prüfung. Und dann ich drück weiter Daumen für den Cowboy. So sieht's aus. Max Holloway, auch die News ist ja schon etwas älter, ich nehme sie trotzdem mit rein, fällt für 2 Monate aus, musste am Daumen operiert werden und wird dann, ich vermute mal, nicht vor Frühjahr 2016 kämpfen. Artem Lobov, der gute Freund und Trainingspartner von Conor McGregor und Ultimate Fighter Finalist, hat seinen ersten richtig offiziellen UFC-Kampf zugesprochen bekommen. Er wird bei UFC 196 am 12.03. in Las Vegas auf Alex White treffen. Du guckst ja gerade jetzt hier Ultimate Fighter und hast das Finale, glaube ich, auch gesehen? Genau, das Finale habe ich gesehen, ja, richtig. Okay, also Artem Lobov, wenn du die Ultimate Fighter Staffel durchguckst, wird dir mit Sicherheit gefallen. Ja, ist auf jeden Fall. Ich weiß noch, der ist ja direkt in der ersten Runde eigentlich rausgeflogen und dann gab es irgendwie so eine Trickkiste, die der Dana White ausgepackt hat, von wegen, ihr Coaches dürft ausnahmsweise mal einen zurückholen. Und das ist ja das Einzige, glaube ich, warum der überhaupt noch mit dabei ist. Und dass es dann tatsächlich bis ins Finale geschafft hat, finde ich ja schon beeindruckend. Ja, wahrscheinlich hat Conor gesagt, wenn mein Kumpel hier nicht mitmacht, höre ich sofort auf. Und, ja, genau. Ich denke mal, daher kommt das. Also von daher, ja, ist das, glaube ich, irgendwie so eine, so eine Entscheidung pro Conor gewesen seitens der UFC. Ja. Aber den Finalkampf da, den hat er ja relativ eindeutig verloren, nicht? Ja, das ist richtig, aber er hat einen sehr unterhaltsamen Kampfstil, der aber, glaube ich, jetzt, das wird keiner, der mal einen Titel in der UFC tragen wird. Ich möchte fast so weit gehen und sagen, dass der in 2 Jahren schon keine Rolle mehr spielt in der UFC. Er hat einen unterhaltsamen Kampfstil, aber das ist keiner, der Top-10-Ränge oder so erreichen kann, glaube ich. Also das ist, ja, unterhaltsam, mehr nicht. Dann ein bisschen, jetzt nehmen wir uns einfach noch kurz die Zeit, weil es ist ja auch ganz interessant für den einen oder anderen. Fabio Maldonado wurde entlassen, nicht nur der, Chico Camus, Kevin Sosa, Erika Almeida, da muss man aufpassen, nicht Eric Almeida, sondern Erika Almeida, Baba Bush und Michael LeBeau. Den haben wir hier in Europa oft kämpfen sehen. Der wurde auch entlassen und dann den Rest, den können wir uns schenken. Also es wurden einige Kämpfer entlassen. Ich glaube, so am überraschendsten sind wirklich die beiden Namen Fabio Maldonado und Chico Camus. Aber ich sag mal so, Maldonado, das Thema ist durch. Da kommt nicht mehr viel. Der sah auch immer sehr unprofessionell aus mit seinem ganzen Körper und so. Ich weiß auch nicht. Also ich trauere dem jetzt keine Träne nach, oder? Ja, ist nicht schade drum. Ja. Und man muss denken. Ist natürlich immer hart, wenn er so etwas sagen muss, aber es juckt uns beide nicht. Macht halt wenig Sinn, den weiter kämpfen zu lassen, weil er wird halt. Also, ich habe auch nicht verstanden, der war doch mal kurz vor den Top 10 oder war sogar in den Top 10, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, weil er einfach nicht die Leute besiegt hat, die man besiegt haben muss, um so eine Platzierung zu rechtfertigen. Deswegen, ja. Chico Camus wurde mit Sicherheit, also wäre vielleicht nicht nötig gewesen, den zu entlassen, aber ich glaube. Der Grund hier ist, dass er halt enorm viele Decisions hat und oft sind die dann auch nicht sehr unterhaltsam gewesen, die Kämpfe. Und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, ja, ja, lass ihn halt zu Bellator oder weiß der Gott wohin. So, und zum Schluss noch ein Thema, das hat der Peter hier mit eingebracht im Vorfeld. Hat er gesagt, er freut sich riesig auf diese neue Staffel Dana White Looking for a Fight. Ich muss sagen, kann ich dir nur recht geben. Ich habe auch tierisch Bock auf das Ding. Mir hat der Pilot damals, als man Sage Northcutt gefunden hat, schon sehr, sehr gut gefallen. Ich mag Dana White. Ich finde Nick the Tooth ganz unterhaltsam. Und mit Sarah finde ich sowieso großartig. Und ja, ist jetzt mit Sicherheit keine Übershow oder so, aber hab Bock drauf. Ja, geht mir genauso. Ich freue mich ziemlich. Die drei haben ja eine sehr geile Chemie anscheinend. Wie die miteinander umgehen. Du hast immer das Gefühl, okay, da ist hier ja so ein Millionäre und die benehmen sich trotzdem wie kleine Kinder, ist immer großartig. Ich glaube, nur Dana White ist der wirkliche Millionär und Nick the Tooth ist ja ein Schulkamerad noch von Dana White aus Zeiten, als er in Chicago gelebt hat und hat ein Buch geschrieben und ein sehr egozentrischer Typ, aber unterhaltsam. Und mit Sarah ist natürlich bekannt, Welterweight Champion, Riesen-Upset gegen George St. Pierre gelandet und der Jiu-Jitsu-Coach von Chris Weidman und Konsorten. Also, und sehr unterhaltsam, muss man natürlich doch sagen. Und ja, das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Heute, also am 4.1. gibt es für Fight Pass Kunden und die meisten, die diesen Podcast hören werden, denke ich mal auch Fight Pass abonniert haben, die Möglichkeit, sich eine Sneak Peek anzugucken und ab nächster Woche irgendwann geht's dann auf YouTube los, dann gibt's glaube 12 Folgen oder so von Dana White Looking for a Fight und in dieser Sendung wird auch nach dem ersten MMA-Gegner von CM Punk gesucht oder für CM Punk gesucht, also das könnte auch noch ganz interessant werden. Falls wir das falls wir das jemals sehen, ne? Ja, da müssen wir noch ein Fragezeichen dahinter machen. Ich gehe davon aus, dass UFC sein Debüt und sein Retirement-Kampf bei UFC 200 feiern wird. Ich glaube, das ist kann ein ich, und dieselbe kann ich mir auch gut vorstellen. Gut, Peter, dann sind wir durch. Du gehst jetzt in den Urlaub, entspannst dich und mit etwas Glück hören wir uns noch im Vorfeld zum Cruz-Dillashaw-Kampf. Wenn nicht, haben wir ja gesagt, Ende Januar geht's dann im Regelmaß hier los. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, hat mir heute auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht zu diesem Ding sagen. Ja, danke gleichfalls. Bis denn und ja, auf iTunes, das wollte ich noch sagen, bewertet auf iTunes. MMA Radio. Bis denn, tschüssi.